Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. In dieser Episode geht es nochmal um die Eisenbahn. Konkret geht es um eine Lokmitfahrt von Ulm nach Stuttgart und zurück. Auf der Lok wollte ich schon immer mal mitfahren, also schon seit Jahren, auch schon vor Omega Tau. Und jetzt habe ich sozusagen einen Grund gefunden, nämlich den Podcast. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben auch fast 2 Stunden lang quasi am Stück geredet. Und es ist, glaube ich, einiges rübergekommen, dass die Lokfahrerei auch für euch Hörer näher bringt, die ja nun nicht da auf dem Führerstand standen. Zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinem Gastgeber, bei meiner Begleitperson, Alexander Greineder. Zum Hintergrund vielleicht, es ist so, wenn man auf der Lok mitfahren will, dann braucht man eine Begleitperson, die quasi auf mich aufpasst, weil der Lokführer ja mit Lokfahren beschäftigt ist. Und deshalb ist das Gespräch hier zum ganzen großen Teil eben tatsächlich mit Alexander und nicht mit dem Lokführer. Der ist aber selber Lokführer und kann da logischerweise dann auch kompetent drüber reden. Von Zeit zu Zeit haben wir uns aber auch tatsächlich direkt mit dem Lokführer unterhalten. Das heißt, ihr werdet dann auch immer wieder etwas von Holger Beck hören, der an diesem Tag die Lok bzw. den Steuerwagen und quasi den Zug von Ulm nach Stuttgart und zurück gefahren hat. Diese Episode ist, wie gesagt, dort direkt in der Lok aufgenommen. Dementsprechend haben wir natürlich Hintergrundgeräusche. Das heißt, diese Episode eignet sich vielleicht eher wieder zum abends im Bett anhören und nicht in der U-Bahn, wo es selber schon laut ist. Bevor es losgeht, möchte ich aber noch etwas anderes erwähnen. Und zwar habe ich auf der Webseite omegatowpodcast.net eine neue Seite eingerichtet, Statistiken. Da könnt ihr zum einen die Top 7 Downloads sehen pro Sprache, also Top 7 Deutschen und Top 7 Englisch anhand der Downloadzahlen. Zum anderen haben wir ein Plugin in WordPress installiert, das es euch erlaubt, bei jeder Episode eine Wertung abzugeben zwischen 0 und, naja, zwischen 1 und 5 Sternen. Also 5 Sterne super turbo geil und 1 Stern heißt halt, naja, fand ich nicht so klasse. Ich würde euch bitten, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mal zufällig auf der Webseite vorbeikommt, vielleicht eure paar besten Episoden tatsächlich mal zu bewerten, sodass wir da nochmal einen zweiten Vektor für Feedback bekommen. Und natürlich, klar, Feedback, E-Mail, Kommentare, immer willkommen. Mal wieder ein Kommentar bei iTunes, ein Review, wäre auch nicht ganz schlecht, die sind auch alle schon etwas älter. Aber insbesondere wollte ich euch auf diese Sterne-Möglichkeit des Ratings hinweisen. Ja, guck doch da mal vorbei. Gut, genug des Vorgeplänkels. Wie üblich beginnen wir mit einer sehr kurzen Vorstellung von unserem Gastgeber. Ja, hallo, also ich bin der Alexander. Ja, und ich werde versuchen, mal in einfachen Worten euch zu erklären, wie das Ganze hier drin so funktioniert. Sehen könnt ihr ja nichts, aber mithören. Und mal gucken, dass wir das so hinkriegen, dass ihr auch durchs Hören das versteht, was wir da vorne drin alles zu tun und zu machen haben. Genau, und vielleicht nochmal als Hintergrund. Ich würde dringend empfehlen, die Episode, die kürzlich lief, über Eisenbahnsicherungstechnik vorher angehört zu haben. Dann wird das hier bestimmt alles ein bisschen deutlich verständlicher. Gut, wir sind jetzt hier in Ulm, gerade eben losgefahren. Der Zug kommt aus Friedrichshafen und hat die Lok gewechselt, ne? Richtig, der kommt also aus Lindau, Friedrichshafen, angefahren mit einer Diesellok, da die Strecke Südbahn, wie sie wir sie nennen, nicht elektrifiziert ist. Und so findet also in Ulm ein Lokwechsel statt. Die Diesellok geht weg, eine Elektrolok kommt drauf und mit der fahren wir dann jetzt nach Stuttgart. Alles klar. Und der Zug fährt heute ein bisschen nach einem anderen Plan, weil Baustelle? Ja, wir haben eine Baustelle in Laupheim, da wird die neue Weiche eingebaut. Und es fahren also nicht alle Züge durch nach Stuttgart von Friedrichshafen. Und somit gibt es eine sogenannte Fahrplanordnung oder Anordnung, einen Ersatzfahrplan. Und nach dem fahren wir jetzt. Aber im Grunde genommen ist es das Gleiche. Wir halten den gleichen Haltestellen und wir fahren den gleichen Zielbahnhof an. Allerdings halt jetzt in Schriftform und nicht in einem Gerät, das wir Ebula nennen, elektronischer Buchfahrplan. Ja, so haben wir es jetzt in Schriftform und als Ersatzfahrplan. Das ist der einzige Unterschied. Aber der ist wahrscheinlich genau gleich wie das, was in der Ebola drinstehen würde, oder? Ja, also ist mit Sicherheit gleich, ja. Muss gleich sein. Wir sind jetzt gerade losgefahren und offensichtlich, ich habe es gerade gar nicht geguckt, aber da war bestimmt irgendwo ein grünes Signal. Der Zugführer, also der hinten im Passagierabteil, hat irgendwie dann aber auch nochmal eine Freigabe gegeben. Also man braucht quasi ein grünes Signal und die Freigabe vom Mensch hinten, oder? Ja, das grüne Signal, es ist für uns wichtig, beziehungsweise es kann auch grün-gelb sein für langsame Ausfahrt. Grün heißt schnelle Ausfahrt, ja, also HP1 oder HP2, das wären die Fachbegriffe. Und der Zugführer meldet also mit Hochhalten einer orangefarbenen Kelle dem Lokführer, dass der Zug soweit abfahrbereit ist. Okay, das heißt, die Türen sind zu und keine Leute mehr im Weg. Richtig, ja. Hat der Zugführer mit dem Lokführer irgendwie Telefon oder sonst wie Kontakt? Wir haben ein Bordtelefon oder Funkgerät, ja. Da kann also der Zugführer auch über dieses Bordtelefon den Lokführer anrufen, beziehungsweise auch andersrum, der Lokführer den Zugführer erreichen, dass die Möglichkeit besteht. Und wir haben ja in der letzten Episode zu dem Thema schon drüber geredet, woher jetzt zum Beispiel der Lokführer weiß, wie schnell er fahren darf. Das steht eben alles entweder in der Ebola oder im Papier oder eben an Schildern. Jetzt haben wir gerade zum Beispiel 91,6. Was bedeutet das hier? Das hat wahrscheinlich nichts mit Geschwindigkeit zu tun, oder? Nein, das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Das ist eine Kilometrierungstafel. Bei Kilometer 91,6 befinden wir uns jetzt. Und mit diesen Kilometrierungstafeln und das, was in der Ebola drinsteht oder im Buchfahrplan, kann der Lokführer dann genau ablesen, wo er sich befindet und wie schnell er dann auch fahren darf. Also er weiß von den Schildern, wo er ist, und er guckt ins Buch, was er da darf. Richtig, ja, so ist das ja. Okay. Und die Ebola ist ja ein elektronisches Gerät, wo der Fahrplan quasi durchscrollt. Da war eine Sache, die uns im letzten Gespräch nicht klar war. Geht das Ding zeitgesteuert oder weiß die Ebola, wo wir sind? Also es ist jetzt bei dem Fahrzeug zeitgesteuert. Ja. Teilweise sind Fahrzeuge umgebaut, wo es über GPS läuft. Gut, zum größten Teil halt nur zeitgesteuert. Wir fahren jetzt hier auf der Strecke von Ulm, ja, Richtung Geislinger Steige. Das ist ja auch eine Strecke, wo ICEs und ICs fahren, die ja LZB-fähig sind. Unser Zug jetzt hier nicht, richtig? Ja, der Zug ist, also der Steuerwagen selber ist nicht LZB-fähig. Die Lok wäre es, aber die Strecke ist dafür nicht ausgebaut. Also das heißt, wenn hier ein ICE fährt, dann fährt der hier nicht unter Kontrolle der LZB, sondern PZB. So ist es richtig, ja. Und wir kommen jetzt hier an zwei Signalen vorbei. Auf der rechten Seite zwei übereinander diagonal stehende grüne Lichter und auf dem linken Gleis die orangenen. Was sagt uns das? Also das Grüne sind zwei grüne Lichter, die diagonal angeordnet sind. Ja. Grün heißt Fahrt erwarten. Das ist also sogenanntes Vorsignal, wo der Lokführer weiß, wenn das jetzt grün leuchtet, dann ist das nächste Hauptsignal auf Fahrt. Darauf kann er sich dann verlassen. Und am Gegengleis ist es natürlich sinngemäß auf Rot, wenn da kein Zug fährt. Also sprich, das Hauptsignal ist rot, und damit der Lokführer das rechtzeitig weiß, dass das Hauptsignal auf Halt steht, kriegt er das über Vorsignal eben angekündigt durch zwei gelbe Lichter. Das heißt, die Vorsignale sind die diagonal übereinander stehenden, und die sozusagen richtigen Signale sind dann, oder die Blocksignale sind dann die, wo eine grüne Leuchte. Ja. Wir sind jetzt hier ein Interregional-Express, glaube ich, offiziell, IRE, ne? IRE, ja, in der Regio Express. In der Regio Express, okay. Ich sehe gerade, wir fahren gerade 130. Wie schnell dürfen, können diese Züge üblicherweise? Also der hier ist so bauartbedingt jetzt zugelassen auf 160 Kilometer pro Stunde. Die werden wir mit Sicherheit auch heute noch fahren auf der Strecke. Ja. Und wie gesagt, wie schnell er in dem Streckenabschnitt fahren darf, das steht dann eben im Ebola drin. Okay, und eine Sache, die ich mich früher immer gefragt habe, und ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das von meiner Seite schon immer ein Irrtum war, der Zug wird jetzt ja geschoben, das heißt, die Lok ist hinten. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sich der Zug verhält, also zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen, oder ist das inzwischen so gut, dass das egal ist? Nein, das ist eigentlich egal, ob der geschoben oder gezogen wird. Und dieser Steuerwagen, wir haben jetzt ja gerade gehört, dass die Lok gewechselt hat, und es war bisher eine Diesellok, weil die Strecke Richtung Friedrichshafen nicht elektrifiziert ist. Das heißt, dieser Steuerwagen ist so eine Art Universalwagen, der mit allen möglichen Loks fahren kann. Das ist richtig, ja. Der ist so ausgebaut, also dass man Dieselfahrzeuge steuern kann und auch unterschiedliche elektrisch betriebene Lokomotiven. Okay, das heißt also auch, die Steuerelemente, die der Lokführer zur Verfügung und zu bedienen hat, die sind für Diesel- und Elektroloks quasi die gleichen? Im Steuerwagen die gleichen, ja. Okay, klar, ich meine, die Loks selber, wenn man da dann irgendwie irgendwelche Sicherungen und Details, Motor anwerfen, das ist natürlich anders. Das heißt aber auch, der Steuerwagen kann zum Beispiel auch von hier aus die Diesellok anlassen. Ja. Das heißt, der braucht dafür Knöpfe und für die Elektrolok muss er den Stromabnehmer hoch tun. Das ist ja quasi mehr Schalter als die Lok. Nee, zum Motor, ja, nee. Zum Motor starten und zum Bügel hochlassen nimmt man eigentlich den gleichen Schalter. Das ist ein und dasselbe. Okay, alles klar. Mhm. Ein Lokführer hat ja wahrscheinlich also näherungsweise irgendwie 8-Stunden-Schichten oder irgend sowas, oder? Wie kann man sich das vorstellen, so ein Arbeitstag? Ja, also wenn wir 8-Stunden-Schichten hätten, das wäre wünschenswert für jeden Lokführer. Da kämpfen wir lang schon drüben. Aber die Schichtlänge ist sehr unterschiedlich. Wir haben Schichtlängen, da kommen wir wegen 5 Stunden zum Arbeiten. Wir haben auch Schichten, da geht es dann auch an die 12 Stunden. Das ist also sehr unterschiedlich. Wir dürfen 6 Stunden am Stück am Hebel sitzen, ja, dann müssen wir Pause machen, ist auch gut so, weil es ist auch anstrengend, Zug zu fahren, also auch wenn manche denken, das ist ein schöner Job, ein schöner Beruf, Lokführer, der ganze Tag vorm Fenster sitzen und rausschauen, ja, aber es gehört schon viel dazu, Streckenbeobachtung, Signalbeobachtung, ja. Dann machen die Fahrzeuge ab und zu auch mal Spirenzchen. Das heißt, wir kriegen eine Störung, wo wir dann entweder während dem Ausrollen noch abarbeiten können oder das Fahrzeug kommt tatsächlich auf freier Strecke zu stehen. Während am Ausrollen heißt, an der Lok ist was kaputt, aber er hat noch so viel Schwung, dass man das versuchen kann zu reparieren, solange der Zug noch nicht steht. Ja, richtig. Also man hatte mal gerade im elektrischen Triebfahrzeugbereich, dass ein Hauptschalter auslöst während der Fahrt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Das heißt, da ist abrupt die Leistung weg, aber das Fahrzeug rollt noch und während dieser Zeit kann man wieder versuchen, den Hauptschalter wieder einzutasten. Gelingt es, ist gut. Gelingt es nicht, kommt man halt irgendwann auf freier Strecke zu stehen. Und dann, wenn man im Steuerwagen vorne drin sitzt, also vom Steuerwagen aus fährt, dann kann man unter Umständen auf freier Strecke das Nachbargleis sperren lassen. Dann muss man vom Steuerwagen nach hinten zur Lok laufen, gucken, was die Ursache ist für diese Störung. Ja, und da kommen wir dann auch ins Schwitzen. Also sozusagen, der Steuerwagen ist kein vollständiger Ersatz für die Lok. Irgendwelche Sicherungen oder Diagnose, Geräte, Schalter, Anzeigen hat es nur in der Lok. Die hat es in der Lok, ja. Anzeigen ja auch. Und vor allem sollte tatsächlich so ein LSS, nennt sich das, Leistungsschutzschalter, sagt man dazu, ausgelöst haben. Den können wir von hier vom Steuerwagen aus nicht wieder einlegen. Da muss man dann tatsächlich zurück. Okay. Fährst du dann am Tag immer die gleiche Strecke 7-mal hin und her? Oder wie viele, also ich glaube zu wissen, dass man als Lokführer ja auch Streckeneinweisungen haben muss, also man darf auch nicht jede Strecke fahren. Wie viele hat man da so typischerweise? Sind es 2, 3, 10, 15? Oh, da habe ich noch gar nicht überlegt, wie viel man hat. Ja, Größenordnung. Es kommt auf die Fahrzeuge an, die man fahren darf. Zum Beispiel eine Baureihe 146, die E-Lok, was wir jetzt am Schluss vom Zug dran haben, die fährt mit Sicherheit nicht nach Friedrichshafen, weil wir ja festgestellt haben, dass da nicht elektrifiziert ist. Somit, wenn ich nur diese Baureihe besitze, werde ich nie Streckenkenntnis nach Friedrichshafen oder nach Lindau kriegen. Ne? Also sprich, es kommt darauf an, wie viele Baureihen man hat und dann, was für Strecken mit dieser Baureihe befahren werden. Und da macht man dann so eine genannte Streckenkunde oder Streckenkenntnis. Das heißt, der Lokführer muss die Streckenkenntnis erwerben, muss sich auskennen auf der Strecke. Das heißt, er fährt mit einem erfahrenen Lokführer mit. Ja, das ist dann auch eine schöne Zeit, die wir erleben dürfen, wenn wir so mitfahren und uns die Strecke dann anschauen. Und das geht dann ja, so 3-mal bei Tag und 3-mal bei Nacht, wo wir sie fahren sollen. Und ja, und dann haben wir dann mit unserer Unterschrift die Streckenkenntnis erworben und dürfen dann auch selbstständig oder alleine die Strecke befahren. Okay, aber es ist schon so, dass man da schon mehrere hat. Ich kann mir vorstellen, die Schnellzugführer, die fahren wahrscheinlich mehr oder weniger immer die gleiche, also was ich Hamburg, München oder so, aber als Regionalzugmensch gibt es ja wahrscheinlich einfach auch mehr Auswahl. Ja gut, also ich kann es jetzt mal von mir sagen, ich habe jetzt Streckenkenntnis von Ulm. Ulm ist mein Heimatbahnhof, also ich fahre von Ulm nach Stuttgart, nach Lindau, nach Neustadt im Schwarzwald. Es geht nach Crailsheim, nach Kempten im Allgäu, also es ist schon weit gefächert und auch abwechslungsreich. Ja. Was produziert beim Lokführer den größten Stress, abgesehen davon, wenn die Lok verreckt? Also klar, aber so jetzt beim Fahren, wo kommt der Hauptstress her? Ja, es ist unterschiedlich. Also wenn alles planmäßig läuft und man keine Störung hat, dann ist das ja auch für jeden Außenstehenden nachvollziehbar, dass man eigentlich keinen oder kaum einen Stress hat. Ja. Der Stress fängt dann an, wenn man Verspätung hat, aus irgendwelchen Gründen, wo ich also hier meine Kollegen Lokführer alle in Schutz nehmen möchte. Zu 90% ist nicht der Lokführer an einer Verspätung schuld. Ja, das sind dann andere betriebliche Gründe. Und dann geht natürlich der Stress mit unseren Fahrgästen los. Ja, das möchte ich schon sagen, das ist dann der Hauptstressfaktor. Ja, wir sind beschäftigt mit Fehlersuche, sind bemüht, dass wir relativ schnell den Fehler beseitigen, dass es weitergeht, und müssen natürlich zwangsläufig durch den Fahrgastraum und kommen so mit, in Kontakt mit den Fahrgästen. Und dann geht's los. Ja, wann geht's weiter? Und wieder typisch Bahn, wenn ja, solche Äußerungen kommen halt dann. Ja, was sind die Ursachen für Verspätungen? Sind ja dann, also klar, wenn was kaputt geht, ist kaputt, logisch. Aber ansonsten ist halt oft auch einfach Gleis belegt. Zu viel Zug, zu wenig Gleis, oder kann man das so ganz lax sagen? Ja gut, hohe Streckenauslastung ist oft ein Kriterium, dass man verspätet vom Anfangsbahnhof oder von irgendeinem Zwischenbahnhof abfahren. Störungen, wie gesagt, das kann am Triebfahrzeug oder am Fahrzeug, am Steuerwagen sein, irgendetwas, wo man verspätet abfahren. In den Wintermonaten haben wir halt oft den Fall, dass Weichen nicht richtig funktionieren, also die nicht in Endlage laufen. Somit kann der Fahrdienst leider keine Ausfahrt geben, aus Sicherheitsgründen. Dann stehen wir auch, bis eben dieser Fehler oder diese Störung beseitigt ist. Und dann ist im Regionalbereich so, dass wir sehr oft auf verspätete Fernverkehrszüge warten, also auf Anschlussreisende, und dann fahren wir eben auch verspätet ab. Okay, und das hat dann natürlich im schlimmsten Fall irgendeinen Lawineneffekt zur Folge, dass dann später im Zielbahnhof ankommst und dann die Rückfahrt wieder verspätet losgeht, weil da wahrscheinlich auch nicht beliebig viel Puffer drin ist. Wir haben eigentlich gerade bei dem Zug hier einen sehr engen Puffer. Da muss man schon fast in Stuttgart zur Lok hintere rennen. Da ist mit Gehen fast nichts mehr drin. Und wenn man dann noch 3 oder 4 Minuten Verspätung hat, dann ist die verspätete Abfahrt in Stuttgart natürlich auch schon vorprogrammiert. Ja. Ist das so wie im Flugverkehr, dass man, also im Flugverkehr gibt es Flugpläne. Der Flugplan sagt, ich komme zu einem bestimmten Zeitpunkt an dem und dem Flughafen an, und da habe ich da eben eine Lande. Also der Flughafen plant seinen Tag so, dass ich zu diesem Zeitpunkt landen kann. Hat also quasi Platz und die Bahn ist frei und sind nicht 1000 andere in der Gegend. Das bedeutet natürlich, wenn man verspätet ist, dann ist möglicherweise gerade kein freier Slot zur Verfügung und ich kann nicht landen. Kann das Problem auch existieren, dass man zum Beispiel nach Stuttgart nicht einfahren kann, weil einfach wir eine Viertelstunde zu spät sind und jetzt die Gleise schon anderweitig belegt sind? Ja, das ist auch so. Das kann nicht nur so sein, das ist so. Wenn man verspätet ist, weil die Gleise in Stuttgart sind immer belegt mit Zügen. Ja, also auch hier hat man einen sehr engen Puffer, wo die Lok ankommt oder beziehungsweise der Zug ankommt und dann mit Fahrtrichtungswechsel eben wieder abfährt. Und auch die Zeit ist genau eingegrenzt, ja, und dann muss der Zug raus. Und wenn wir jetzt verspätet ankommen in Stuttgart, dann ist es halt, oder kann es so sein, dass der nachfolgende Zug schon in dem Gleis drin steht, wo wir eigentlich schon weggefahren sein müssen. Und dann hat man eben Gleisbelegung, wo wir nicht reinkommen. Somit stehen wir am Einfahrsignal vom Bahnhof Stuttgart, ja, was in Zukunft etwas häufiger wahrscheinlich passieren wird durch dieses Stuttgart 21. Das ist ja auch für jeden ein Begriff. Das was machen wir jetzt aber nicht auf. Nein, das lassen wir zu. Ja, aber gleich kurz bloß angeschnitten. Ja. Ja, wir haben eben dann mit diesem Umbau in Stuttgart nicht mehr diese Gleis- oder diese Bahnsteige zur Verfügung, und dann gibt es eben da einen Engpass. Okay. Wir fahren jetzt gerade die Geislinger Steige runter, die ist ja fast schon berühmt in Bahnkreisen. Da gab es früher mal Schiebeloks, ne? Fürs Rauffahren von schweren Zügen. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, oder gibt es die noch? Also die Schiebeloks gibt es immer noch. Man findet die allerdings nicht im Personenverkehrsbereich, sondern im Güterverkehrsbereich, und die fahren täglich mehrmals. Also für schwere Güterzüge, die warten dann in Geislingen West. Da kommt dann die Schiebelok hinten drauf und die fahren dann gemeinsam über Geislingen West, Geislingen Steige, die Steige hoch, und die Schiebelok bleibt dann in Amstetten wieder stehen. Okay, und wird die Schiebelok vom Lokführer vorne mitgefahren, oder ist da hinten ein Kollege drin, der dann selber unabhängig davon Gas gibt? Also da ist ein Lokführer drauf auf der hintere Lok, die kann auch der vordere Lokführer nicht steuern. Das heißt, der fährt hinten drauf und schaltet auf. Die Schiebelok wird auch nicht gekuppelt mit dem Zug. Das heißt, man geht davon aus, der hat sozusagen, der schiebt immer so viel, dass er immer Kontakt zum Zug hält. Das ist wünschenswert, das klappt auch zu 99,9%. Sollte es mal nicht passieren, dass der Lokführer von der Schiebelok zu früh abschaltet oder tatsächlich vom Puffer wegkommt, dann muss er auch sofort anhalten. Also er darf der Lok voraus oder dem Zug voraus nicht folgen. Er darf also auch nicht wieder hinten drauf fahren versuchen. Nur wenn der Vordrehzug oder der Güterzug steht, dann darf er wieder aufschließen, ja, aber nicht aufschließen während der Fahrt. Reden die zwei dann wenigstens miteinander? Weil ich meine, der hintere sieht ja möglicherweise auch gar nicht, wenn das Signal vorne grün wird. Die reden miteinander, deswegen haben wir auch Funkgerät, ja, und da sind die miteinander verbunden und die checken das miteinander ab. Also im Bereich vom Personenverkehr kann es schon auch mal vorkommen, dass man eine Schiebelok braucht. Gerade wenn jetzt zum Beispiel beim ICE oder beim Intercity Fahrmotoren ausfallen und der nur ein Fahrmotor oder zwei zur Verfügung hatte, das kann dann unter Umständen sein, je nachdem, was er für Last zu ziehen hat, dass er eben mit diesen zwei Fahrmotoren die Geislinger Steige nicht bewältigt und dann braucht man eben auch für einen Personenzug auch mal eine Schiebelok. Wobei beim 1er ICE kann man den überhaupt kuppeln an den beiden Enden? Also beim 3er weiß ich, der kann diesen Deckel da aufmachen und da werden ja dann zwei Garnituren zusammengekoppelt. Beim 1er weiß ich es gerade gar nicht. Ja, man kann alle kuppeln. Die haben also genannte automatische Kupplung und da gibt es dann so eine Hilfskupplung, wo man dann aufbauen kann. Allerdings, da ist man, wenn man alleine ist, völlig überfordert, die ist so schwer, die kann man allein gar nicht lupfen. Okay. Und nochmal kurz eine Frage zu der Tatsache, dass die Schiebelok nicht vom sozusagen ursprünglichen Lokführer ferngesteuert wird. Ich weiß, dass wenn Züge regulär mit zwei Loks fahren, dann geht das ja. Wenn die direkt hintereinander gekoppelt sind, dann kann man die wahrscheinlich zusammensteckern. Und ich meine auch zu glauben, dass das auch geht, wenn die Lok am anderen Ende ist, richtig? Aber bei Güterzügen gibt es die Verkabelung nicht, oder? Das ist richtig, ja. Man braucht dazu eine ILS-Leitung, ja, um die beiden Loks steuern zu können. Also ob die jetzt direkt hintereinander sind oder, wie wir sagen, in Sandwich-Weise sind. Also eine Lok am Schluss vom Zug, die andere am Anfang vom Zug, nennt sich Sandwich-Fahrweise. Die kann man aber dann steuern. Braucht man allerdings bestimmtes Steuerkabel dazu. Da kommt sie rauf. Jetzt sind wir hier gerade tatsächlich, wir sind gerade in Geislingen angehalten und fahren jetzt weiter und sehen gerade, wie ein Güterzug entgegenkommt und da ist auch tatsächlich hinten eine Schiebelok dran. Das ist also wahrscheinlich auch eine 151er, also so wie die hier rumsteht. Genau, die gehören Railion, das heißt, das ist die Güterbahn. Das ist Güterverkehr, ja. Mal nochmal eine Frage zu der Verspätungsgeschichte. Hat man eine Chance, wenn man eine Verspätung hat, warum auch immer, die wieder reinzufahren oder sind die Strecken schon so mit Geschwindigkeiten vorgegeben, dass ich da eigentlich keine Chance habe, irgendwo mal ein paar km/h schneller zu fahren? Also wir dürfen nicht schneller fahren als das, was im Buchfahrplan drinsteht. Wir haben also keine Möglichkeit, Verspätungen durch höhere Geschwindigkeiten rauszufahren. Das Einzige, wo wir Verspätungen rausfahren könnten, das wäre im Kreuzungsbereich, ja, im Begegnungsverkehr. Das heißt also, wenn ich auf eingleisigen Strecken eine Zugkreuzung habe, da wäre es möglich, dass man Verspätung rausfährt. Aber durch höhere Geschwindigkeit fahren dürfen wir auf keinen Fall. Der einen Fahrtenschreiber oder sowas? Ja, sogar einen ganz empfindlichen. Der ist sogar noch besser wie die im LKW drin. Da wird alles aufgeschrieben. Da wird aufgeschrieben, wie oft man die Wachsamkeitstaste von der Indusi betätigt, ob man die Freitaste der Indusi betätigt hat oder sogar auch die Befehlstaste. Da wird also alles aufgezeichnet. Okay, können wir vielleicht gerade mal kurz drüber reden. Ich meine, wir fahren jetzt hier PZB gesichert. Gehen mal davon aus, dass es auf der Strecke PZB gibt. Wie wirkt sich das jetzt aus? Also PZB-Strecken sind, so viel ich weiß, auch in allen alten Bundesländern vorhanden. Ja, also 90% oder 99%, ne? Wo es klemmt, ist schon in den neuen Bundesländern drüber. Das hat man ja leider durch einen schweren Unfall miterleben müssen. Hier die Strecke Stuttgart-Ulm bzw. Nach Lindau runter sind alles mit PZB ausgestattet. Ja, Punktzugbeeinflussung und da sind wir dann auch überwacht. Das heißt also, er muss jetzt hier alle, wenn er an einem Signal vorbeifahren, ich müsste es eigentlich wissen, weil wir das haben in der letzten Episode behandelt. Also ist klar, dass wenn wir ein rotes Signal überfahren, hält der Zug an. Das ist klar. Ja, das ist richtig. Also, an einem Signal, das einen Fahrtbegriff von HP1 zeigt, also sprich ein Vorsignal zeigt einem Fahrtbegriff VR1. Eins bedeutet schnelle Fahrt, also ganz normale Fahrt. Da brauchen wir auch keine Wachsamkeitstaste drücken, da fahren wir dran vorbei. Wenn das Signal einen Wert zeigt, also entweder Langsamfahrt oder Halt erwarten, dann müssen wir das durch die Wachsamkeitstaste bestätigen, dass wir dieses Signalbild erkannt haben. Ja? Wenn wir das nicht bestätigen durch die Wachsamkeitstaste, dann sagt er, ganz grob gesagt, der Computer sagt, wenn du es nicht siehst, sehe es ich für dich. Ja, und dann gibt es die sogenannte Zwangsbremsung bis zum Stillstand. Die können wir also erst, wenn der Zug steht, wieder auflösen und müssen dann auch beim Fahrdienstleiter die Erlaubnis wiederholen, dass wir weiterfahren dürfen. Über Bahnfunk dann? Über Bahnfunk, ja. Alles klar. Ja, mein Name ist Holger Beck. Ich bin im Moment gerade der Lokführer von dem Zug, der von Ulm nach Stuttgart unterwegs ist. Und wollte jetzt eigentlich nur pauschal zu der Signalstellung und PZB sagen, dass man eigentlich pauschal sagen kann, alle Signalbilder, wo ein bisschen Gelb mit drin ist, muss der Lokführer was machen, ansonsten macht die Technik was. Und alles, wo rein grün ist, kann man eigentlich so vorbeifahren. Okay. Wir sind hier gerade an einem Schild vorbeigefahren, gelb mit einer 7 drauf. Gilt diese Aussage von gerade eben, dass man, wenn es gelb ist, was ein Dusi bestätigen muss, auch für solche statischen Schilder? Ja, genau. Das ist ein Langsamfahrsignal gewesen. Es ist auch gelb. Soll heißen, bestätigt die Regel, alles was gelb ist, muss der Lokführer was tun. In dem Moment, wenn man was tut und dieses Wachsam bestätigt, fordert einen die Technik auf, eine gewisse Geschwindigkeit einzuhalten. Alles, was im Hintergrund dazu abläuft, muss der Lokführer eigentlich wissen, dass es dafür auch einen Zeitwert gibt. Auch wenn dieser Zeitwert zum Herunterbremsen der Geschwindigkeit nicht eingehalten wird, würde der Zug auch selbsttätig anhalten, weil dann einfach nicht mehr gewährleistet ist, dass der Zug vor dem Gefahrenpunkt die Geschwindigkeit rechtzeitig einhält. Wie wird man denn Lokführer? Also macht bestimmt eine Ausbildung, klar. Wie läuft sowas ab? Also man macht eine Ausbildung, die ist heute etwas gelockerter worden, also die Ausbildung vielleicht selber nicht, aber die Einstiegsmöglichkeit als Lokführer, früher musste man einen technischen Beruf vorweisen können, ja, das ist heute nicht mehr so, also heute kann auch der Bäckerkoch Lokführer werden und rein die Ausbildung als Lokführer geht 7 Monate, wird man also im Betriebsdienst geschult, man lernt theoretisch die ganzen Signale kennen und dann parallel fährt man natürlich auch am Anfang mit. Es dauert also schon ein bisschen, bis man selber mal am Hebel sitzen darf. Ne? Aber wie gesagt, man learning by doing auch, mitfahren, anschauen. Ja, und dann macht man nach 7 Monaten eine Prüfung. Wer nimmt denn die ab? Die nimmt in der Regel unser Lehrlokführer ab, ja, oder Eisenbahnbetriebsleiter. Und ja, wenn man es dann bestanden hat, dann darf man Lokomotive oder Zug fahren. Also das heißt, die Prüfung nimmt nicht irgendwie das Eisenbahnbundesamt oder so ab, sondern ich sag's mal böse, die gleiche Firma, für die man dann auch arbeitet. Also ich habe selber die Prüfung gemacht, da war niemand vom Eisenbahnbundesamt da. Also es sind die eigenen Leute, die die Prüfung dann abnehmen. Die Prüfungsfragen kommen zentral von Frankfurt. Okay. Und wenn man dann Lokführer ist und dann im Dienst ist, muss man da alle x Jahre, Monate, Tage irgendwie eine Checkfahrt machen, wie in der Fliegerei oder... Also was jetzt der Pilot selber machen muss, weiß ich nicht. Wir müssen also einmal im Jahr für 2 Stunden auf den Simulator nach München. Da werden wir dann geprüft, ob wir uns noch auskennen im Betriebsdienst. Dann werden wir 2-mal im Jahr überwacht durch eine Begleitfahrt von einem Lehrlokführer und müssen dann 2-mal im Jahr noch einen FU-Unterricht, also einen Betriebsdienstunterricht teilnehmen. Ja. Theoretische Weiterbildung. Theoretische Weiterbildung, genau. Mit Erfolgskontrolle. Ja, und 2-mal im Jahr das gleiche nochmal in Technik, wo wir dann an die Fahrzeuge hingehen und dann die Störungen, die sehr häufig aufgetreten sind, nochmal durchspricht und versucht zu beheben. Ja, sodass man halt immer ständig fit bleibt in dem Beruf. Okay. Wie weit seid ihr denn als sozusagen Fahrzeugbedienende in der Lage, so eine moderne E-Lok, was könnt ihr da noch machen, außer wie beim Computer neue Bodensicherung ziehen? Kann man da noch was tun? Ja, man kann schon noch was tun. Also in erster Linie halt das abarbeiten, was uns der Monitor sagt. Ja, wir haben also bei der Lok, das sieht man jetzt hier nicht, aber auf der Lok haben wir 3 verschiedene Monitoren. Da stehen dann auch Fehler drin, die aufgetreten sind. Und die müssen wir halt abarbeiten. Und wenn es dann nicht geht, dann gibt es dann nur noch die Möglichkeit einer Hilfslok. So abschleppen. Abschleppen quasi, ja. Aber wie gesagt, das erst, wenn man die Fehler abgearbeitet hat. Man hat die Fälle schon gehabt, wo dann eine Hilfslok angefordert wurde, um den Zug von der Strecke zu ziehen. Ne? Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich auch wie in der Fliegerei so, dass das System einem gleich sagt, hier folgender Fehlerfall, probier mal folgende Lösung. oder steht das alles in dem Buch und ich muss es quasi selber abarbeiten? Oder sagt einem das System schon, was es gerne hätte, um repariert zu werden? Ja, je nachdem, was es für Fahrzeug ist, also auf den älteren Dieselloks, haben wir das Ganze in Schriftform. Da müssen wir es halt nachlesen und bei den modernen E-Lok, wie wir hier jetzt die Baureihe 146 haben, da ist der Monitor alles hinterlegt und da ist also wirklich systematisch aufgeführt, was wir zu tun haben, was wir versuchen müssen. Und wenn der Fehler dann beseitigt ist, ist es okay. Und wenn er nicht beseitigt ist, dann steht dann auch in großen Buchstaben meistens drunter Hilfslok. So, jetzt sind wir hier in Göppingen. Da habe ich früher mal gewohnt. Wo fährt es sich dann angenehmer, im Steuerwagen oder in der Lok? Also ich fahre jetzt bei dem Zug lieber auf der Lok, da ist gerade so ruhig wie hier drin. Bei der Diesellok fahre ich dann lieber im Steuerwagen, weil die halt doch sehr laut ist, auch durch das alte, was sie natürlich hat. Also die neuen, moderneren Diesellok sind auch leise, aber dieses alte Muster, das wir noch fahren, die Baureihe 218, ist schon extrem laut. Also da fahre ich dann lieber auf dem Steuerwagen. Okay. Was muss ich denn als Lokführer... Also wir haben jetzt ja einen Zug übernommen, der quasi schon in Betrieb war und aus Friedrichshafen kam. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Kollege einfach eingestiegen, hat sich den Fahrplan angeguckt, hat sich insbesondere wegen der Baustelle halt kurz gedacht, gilt jetzt die Ebola oder gilt das Schriftliche, und dann ist er losgefahren. Wenn ich die Lok morgens aus dem Lokschuppen oder wie auch immer das heißt, aus der Eisenbahnbetriebswerkstatt oder sonst was übernehme, was muss ich dann tun? Ja, also man rüstet die Lok bei uns im BW, also im Betriebswerk auf, da werden die in der Regel abgestellt. Und wenn die dann soweit fahrfähig ist, meldet man sich beim Fahrdienstleiter an, dass man vom BW zum Zug so und so möchte. Also der Fahrdienst weiß dann auch, wo die Garnitur steht für den Zug. Und dann fährt man mit der Lok an den Zug ran. Das ist alles noch im, ich sag's jetzt mal, Bahnhof, Abstellgleis, Betriebswerksbereich. Das heißt, die Lok wird im Betriebswerk an den Zug angekoppelt. Nicht immer. Also der Wagenpark kann schon auch am Abfahrgleis stehen, ja, also am Bahnsteig. Ist unterschiedlich. Okay. Und das Ankuppeln bei den normalen, also nicht ICE-Zügen, ist immer noch die ganz normale Haken und Kette manuell anzuziehende Kupplung, oder? Das ist so, ja. Baureihe 611, 612 oder auch im ICE, die haben das eine automatische Scharfenberger Kupplung, nennt sich die. Da muss man dann nicht mehr da unten runterkriechen und das Ganze einhängen. Da geht es vollautomatisch. Ja, aber bei denen Fahrzeugen haben wir noch die herkömmliche Kupplungsart. Und so jetzt im Regionalverkehr, wo mehr oder weniger jeden Tag die gleichen Züge, die gleichen Strecken fahren, bleiben die dann üblicherweise, wenn kein Schaden existiert, bleiben die zusammengekuppelt oder wird mehrmals am Tag umgebaut oder wie muss man sich das vorstellen? Also bei dem Zug hier oder bei den in der Regios wird schon versucht, dass die Garnitur zusammenbleibt den ganzen Tag. Ja? Im Regionalbereich, wenn man mit Triebfahrzeugen fährt, gerade Laupheim, Langenau etc., da wird je nachdem nach Fahrgastaufkommen entschieden, ob ich ein zweites Fahrzeug dazustelle oder ein zweites Fahrzeug abgenommen kriege. Da ist man dann am Tag schon mehrmals beim Kuppeln. Okay, macht das auch der Lokführer oder gibt es da freundliche Hilfskräfte? Also in Ulm haben wir Hilfskräfte, das sind unsere Bahnsteigrangierer. Die hängen gerade im ERE, kuppeln die an und ab. Und im Shuttle-Bereich, also im Triebwagenbereich, da kann es auch uns Lokführer treffen, dass wir runter müssen und selber kuppeln. Okay. Die Ausführung des Kollegen zu den Vorbereitungszeiten und was wir alles zu machen haben, ist vielleicht auch noch anzumerken, dass es gerade an Wochenenden oder auf ausliegenden Dienststellen auch dazukommen kann, dass der Lokführer im Ein-Mann-Betrieb den Zug komplett alleine vorbereitet. Soll heißen, also vom Kuppeln aller Leitungen bis zur Bremsprobe mit Magnetschienenbremse, gucken, ob die Türsteuerungen funktionieren, die Lok an sich alleine aufrüsten, ob die Lok alles funktioniert, dass er das komplett alleine macht. Also es gibt zum Beispiel solche Schichten, wo man zur Übernachtung nach Lindau fährt und aus der Übernachtung morgens kommt. Lindau ist eine Außenstelle, da gibt es an sich kein örtliches Personal mehr. Da muss es der Lokführer also komplett alles alleine machen. Man kriegt zwar die Zeitwerte dafür, aber bis man mal dann wirklich zum Zugfahren kommt, ist man eigentlich schon fix und fertig. Ja, wie lange ist man da bei so einem IAE beschäftigt? Weiß ich nicht, der hat jetzt irgendwie 5, 6 Wagen und eine Lok. Wie lang dauert sowas dann? Also bei so einem Interregio Express kann man sagen, dass man komplett mit Lok aufrüsten und Türsteuerung prüfen, Kuppeln und Bremsprobe, wenn man ganz alleine ist und das machen darf und kann, ja schon 1,5 Stunden gut beschäftigt ist. Boah, okay. Hätte ich nicht gedacht. Da darf aber auch keine Störung oder irgendwas dazwischen kommen. Dann muss wirklich alles reibungslos funktionieren. Okay. Und Bremsprobe heißt jetzt ja nicht, dass der Zug losfährt und bremst und guckt, ob er zum Stehen kommt, sondern es wird im Endeffekt dann die Bremsleitungen auf Druck überprüft, oder? Ja, da haben wir verschiedene Anzeigegeräte, auch im Fahrzeug, auch im Steuerwagen, ja, Druckluftmanometer etc., wo uns den Hauptluftleitungsdruck oder den Hauptleitungsdruck anzeigt oder auch den Bremszylinderdruck. Und nach diesen Messinstrumenten werden wir dann hergehen und die Bremsprobe durchführen. Und wir sind dann auch gezwungen, nach unserer Bremsvorschrift am Zug entlang zu laufen und zu schauen, ob dort die Bremsen auch angelegt haben. Also sprich, an jedem Fahrzeug gibt es auch ein Schauglas, wo man ablesen kann, ob die Bremse dort angelegt ist oder gelöst ist. Gucke ich mir dann quasi irgendwie, sehe ich dann irgendwie einen Luftdruck quasi an dem Manometer oder ist das wirklich ein physikalisches Gucken, ob der Bremsbacken am wo auch immer anlegt? Also das sehen wir nicht, ob jetzt der Bremsbacken dort anlegt, okay. Weil wir haben ja hier bei den modernen Fahrzeugen Scheibenbremsen. Wo wir es sehen, ist bei älteren Fahrzeugen mit Klotzbremsen. Ja? Da kann man es erkennen anhand daher, ob die Bremsklötze an einem Radsatz angelegt haben oder nicht. Das ist auch so zu machen dann bei den Fahrzeugen. Und bei den modernen mit Scheibenbremsen haben wir dann außen ein Schauglas. Rot ist angelegt, grün ist frei, also gelöst. Und dann gibt es auch noch ein weißes Feld mit einem schwarzen Kreuz, also so durchgekreuzt. Das sagt uns dann, dass die Bremse an diesem Fahrzeug ausgeschaltet ist. Also quasi stillgelegt? Stillgelegt, ja, das müssen wir dann machen, wenn zum Beispiel eine Bremsstörung in dem Fahrzeug auftritt, ja, dass die Bremse aus irgendwelchen Gründen nicht mehr löst oder auch nicht mehr anlegt, dann wird die Bremse an dem Fahrzeug oder an dem Drehgestell, das kann man also einzeln für jedes Drehgestell machen, wird dann abgeschaltet, ja. Und dann muss man natürlich auch einen Bremszettel wieder ausfüllen. Wir haben dann weniger Bremsprozente, ja. Und unter Umständen dürfen wir auch dann nicht mehr die hohen Geschwindigkeiten fahren. Ah ja, okay. Das heißt also, abhängig davon, wie gut die Bremsleistung des gesamten Zuges ist, gibt es dann eben Einschränkungen bezüglich, wie er benutzt werden darf im Endeffekt. Ja, also wenn wir jetzt hier bei dem Zug mit 160 fahren, da gehen wir davon aus, dass eben alle Bremsen funktionieren, einschließlich der Magnetschienenbremse. Und wenn jetzt irgendeinem Drehgestell die Bremse abgesperrt wird, dann wird natürlich die Bremskraft geringer. Ja, somit haben wir einen längeren Bremsweg. Und um diesen Bremsweg wieder zu verkürzen, wird einfach die Geschwindigkeit herabgesetzt. Ne? Und dann ordern wir über Funk sogenannte Fahrplanmitteilung an von der Betriebszentrale. Und die diktiert uns den dann, schreibt man dann auf. Und der sagt dann klipp und klar, von Kilometer bis dürfen wir bloß noch. Oder für die ganze Strecke gilt bloß noch die und die Geschwindigkeit. Okay. Inwieweit seid ihr denn wetterabhängig? Also ich weiß aus der Episode über die Trucks, die wir damals gemacht haben, dass die Bremsleistung natürlich auch davon abhängt, wie viel Schlabber auf der Schiene sozusagen drauf ist. Oder ich meine, als Autofahrer kennt man es, Nebel heißt langsam fahren. Gibt es hier auch? Bedingt. Ja, also wir fahren unsere Züge, egal in welchen Sichtverhältnissen, eigentlich mit voller Geschwindigkeit. Wir sind signalgesteuert, das heißt also, wenn wir auf ein Haltzeigendes oder auf ein Signal zufahren, das uns Langsamfahrt anzeigt, werden wir eben rechtzeitig darauf hingewiesen durch das Vorsignal. Ja, und alles, was wir rechtzeitig sehen müssen, kriegen wir so angekündigt und können dann dementsprechend auch reagieren. Ja. Somit fahren wir volle Geschwindigkeit, was wir natürlich jetzt bei Nebel oder Dunkelheit haben, ja, oder es gibt auch schlechte Schienenverhältnisse, ja, die haben wir dann im Herbst durch das Laub, durch den Laubfall oder auch im Sommer bei beginnenden Regen. Ja, wir haben also Staub auf den Schienen, jetzt fängt es an zu regnen, leicht zu nieseln und dann gibt diese Staubschicht mit Wasser, gibt einen richtigen Schmierfilm. Das müssen wir aber wissen, da werden wir nicht irgendwie darauf hingewiesen, du bremst jetzt vorsichtiger, wir haben einen Schmierfilm auf den Schienen, sondern das müssen wir im Vorfeld wissen und dann eben rechtzeitig reagieren. Ne? Frühzeitig einbremsen, also nicht erst ein Vorsignal, das erkennen wir natürlich, wenn die Sichtverhältnisse gut sind, auch schon viel, viel früher, dann bremsen wir halt schon vor dem Vorsignal ein. So dass wir halt auch sicher zum Stehen kommen. Täusche ich mich oder ist es tatsächlich so, gerade bei so halb schlecht Wetterverhältnissen, dass zum Beispiel eine S-Bahn beim Losfahren durchdreht? Das klingt manchmal irgendwie so, meine ich. Ja, das nennt sich Schleudern. Das passiert aber nicht nur bei der S-Bahn, das passiert also auch bei uns hier. Ja, aber da, ich kenne es halt nur aus der S-Bahn. Ja, und passiert auch hier bei der Baureihe 146, die ja richtig schön Dampf hat. Ja, und wenn dann eben die Schienen schlüpfrig sind, dann fängt die Lok auch an zu schleudern. Ja, und beim Bremsen sagen wir eben Gleiten dazu, ne? Okay, ja. Gut, aus der Spur kommen kann sie nicht, aber die Traktion ist halt dann nicht mehr da. Gut, dass sie nicht aus der Spur kommen kann. Die leuchtende 6 da vorne ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, oder? Ja, das sind jetzt also schon die moderneren Signale, die KS-Signale. Ja. Die 6 sagt, dass wir eine Langsamfahrt-Ausfahrt haben und 60 erwarten. Ja, das heißt also nicht ab dem Signal jetzt. Gelb ist immer erwarten, ja. Und dann, wenn es gilt, ist die Zahl, die Ziffer auch in weiß. Ne? Also hier haben wir jetzt 60 erwarten. Und da wir jetzt hier nicht dieses typische alte Vorsignal haben, Vorsignal ist immer ein diagonales Licht von links unten nach rechts oben. Ja, das haben wir hier halt nicht. Und damit wir jetzt hier angezeigt kriegen, dass wir eine Langsamfahrt erwarten haben, blinkt dieses grüne Licht. KS steht für Kombinationssignale. Okay, alles klar. Wir sind übrigens gerade in Blochingen, das heißt, wir kommen so langsam in die Gegend von Stuttgart, wo es dann eben auch entsprechend mehr Verkehr und mehr Gleise und mehr Signale und mehr Weichen und so weiter gibt. Also mit anderen Worten, jetzt wird es dann langsam interessanter, sozusagen. Gilt das auch für den Lokführer? Wird es dann so ein bisschen stressiger oder ist das Hauptsache, der Fahrweg ist eingestellt und eigentlich ist es immer gleich? Ja gut, wir fahren die Strecke jetzt mittlerweile so oft. Am Anfang ist es sicherlich stressiger. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, an die vielen Gleise, vielen Signale. Ja, da ist eigentlich, ja, das ist einmal, Routine sollte eigentlich nicht aufkommen, aber irgendwo schon ein bisschen. Stimmt eigentlich das Gerücht, dass Lokführer tatsächlich nachts auch noch alle 20 Sekunden ihren Fuß bewegen und die Taste drücken? Oder also? Müsste jetzt fast sagen, dass ihr da meine Frau eigentlich fragen müsst. Ja, aber die sagt zu mir oft morgens, wenn wir dann gemeinsam am Kaffeetisch sitzen, gestern Abend bist du wieder Zug gefahren. Ne? Also es ist ernsthaft so. Also ich selber kriege das nicht mit, aber meine Frau bestätigt es. Also es ist ernsthaft so, dass man tatsächlich nachts im Bett den sogenannten SIFA-Taster drückt, ne, mit dem Fuß. Cool. Ich dachte, es wäre nur so Geschwätz halt. Man ist Tag und Nacht voll in seinem Job. Also hier sind wir jetzt im Bereich, wir sind in Blochingen losgefahren. Blochingen wird bereits als ESTW gesteuert von Karlsruhe. Wer weiß, wo Blochingen ist und weiß, wo Karlsruhe ist, wie weit es auseinander ist, ne? Ist also schon enorm. In Blochingen gibt es keinen Fahrdienstleiter mehr, ja? Also keinen Ansässigen mehr, sondern der sitzt in Karlsruhe oben. Ja, das haben wir in der letzten Episode zu dem Thema auch schon ein bisschen besprochen. Es gibt quasi die Stellwerke, die mehr oder weniger die mechanische Steuerung der Weichen regeln. Die sind natürlich sehr dezentral. Und es gibt zusätzlich die Fahrdienstleiter, die halt dann in, wie nennt man das dann, Fahrdienstzentralen sitzen, die dann eigentlich die Weichen auch über größere Entfernungen stellen. Ja, das ist hier das ESTW in Karlsruhe dann. Okay, und Ulm? Ulm hat noch eigene Fahrdienstleiter vor Ort, wobei hier auch schon gemunkelt wird, Ulm wird irgendwann auch wegkommen. Das heißt, wird ebenfalls auch von Karlsruhe aus gesteuert. Und die haben die dann, also ich war noch nie in dem Stellwerk, wird sich vielleicht irgendwann mal noch ändern, aber die haben dann im Prinzip die üblichen, sagen wir mal, Computer-Monitor-Geschichten. Da läuft nichts mit Kamera und gucken und wo ist der Zug oder auch Kameras. Also ich war jetzt selber noch nicht oben in Karlsruhe. Man hat zwar die Möglichkeit, mal die Herren da oben zu besuchen, aber es ist genauso mit Monitor und Kamera und allem. Die haben also schon, können schon die Strecke auch teilweise einsehen. Und das gilt dann auch für Bahnübergänge natürlich? Ja. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es keine Baustellen oder sonstige Störungen gibt, dann fahrt ihr mehr oder weniger jeden Tag die gleiche Strecke oder rotiert das so durch, jede Woche was anderes oder wie stellt man sich das vor? Also das rotiert durch, wir fahren täglich was anderes. Und man kommt jeden Abend wieder heim oder gibt es auch Übernachtungen? Ja, vorhin was von Lindau erzählt, ne? Ja, wir haben Übernachtungen. Eine Übernachtung ist in Leutkirch, dann eine in Lindau und dann haben wir noch leider eine dazu bekommen in Aulendorf. Da kommen wir halt dann erst am nächsten Tag nach Hause. Da gibt es immerhin ein schönes Thermalbad. Wenn man Zeit hätte dafür, ja. Aber wann kommt man da abends an? Wann geht es morgens weiter? Ja, also unter der Woche in Leutkirch ist eigentlich, sage ich jetzt mal, die längste Übernachtungszeit. Das haben wir in Leutkirch um 19 Uhr abends Feierabend, gehen ins Hotelzimmer und fangen morgens um 5 Uhr wieder an, also 4.30 Uhr in der Regel aufstehen oder 4 Uhr aufstehen. Und das ist eine recht lange Übernachtung. Lindau ist dann um einiges kürzer, ja. Da ist man dann froh, wenn man ins Bett kommt und einschlafen darf, weil da hat man dann in der Regel so 5,5, 6 Stunden Zeit, bis man wieder aufstehen muss. Das heißt, ihr habt aber dann schon recht viele unregelmäßige Arbeitszeiten. Aber wenn es jeden Tag anders ist, dann jeden Tag andere Zeit aufstehen, andere Zeit ins Bett gehen. Also es ist jeden Tag anders. Jeden Tag. Das heißt, Lokführer gehören wahrscheinlich auch zu der Kategorie Mensch, die, sobald es dunkel wird, egal in welcher Uhrzeit, sofort tot umfallen und schlafen. Wenn es so funktioniert, ja. Wir fahren hier jetzt gerade wieder relativ schnell, auch über Weichen drüber. Weichen haben im Allgemeinen keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Dass man sagt, irgendwie, da kann man nur mit 80 drüber fahren, weil Weichen ja prinzipiell bewegliche Teile sind. Doch, im Weichenbereich gibt es immer bestimmte Geschwindigkeiten. Hier sind die Weichen halt so ausgebaut, dass man sie mit voller Geschwindigkeit befahren darf. Ja. Dann gibt es Weichen, die darf man halt nur mit 80 oder nur mit 40 fahren, je nachdem, wie ihre Beschaffenheit halt ist. Also mit anderen Worten, es gibt verschiedene Arten von Weichen, und im Bahnhofsbereich sind es halt dann die, die man eh langsamer überfährt, weil man da ja sowieso langsamer fährt. Ja gut, wenn die Weiche jetzt das Bild der Fahrtrichtung geradeaus zeigt, da kann man natürlich voll drüber fahren. Ne? Wenn die Weiche so gestellt ist, dass ich eigentlich in einen Gleisbogen reinfahre, dann muss man dementsprechend schon langsamer fahren. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wird die Weiche spitz befahren oder stumpf befahren. Ne? Also über die Weichenzunge nach vorne oder ich fahre drüber weg. Ja, und das weiß ich dann auch durch entsprechende Eintragungen im Ebola oder durch Vorsignale mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, in der Regel wird es sofort oder durch Geschwindigkeitsbegrenzungen am Signal eben angezeigt. Ne? So, jetzt sind wir in Untertürkheim. Es gibt zum Beispiel Weichen auf Neubaustrecken, die der ICE mit maximal 120 bis 160 befahren kann. Die sind bis zu 7 Kilometer lang. Und den Lokführer interessiert es eigentlich auch nicht, wie schnell man eine Weiche befahren kann, weil der Lokführer kriegt das prinzipiell immer signalisiert angezeigt. Also wir kriegen das jetzt nicht direkt im Buchfahrplan oder im Ebola angezeigt, die Weiche kann man nur mit der und der Geschwindigkeit befahren, sondern die Geschwindigkeit ergibt sich einfach für uns immer aus einer Signalstellung. Ist eine Weiche außerplanmäßig mal zu befahren, nicht mit der planmäßigen Geschwindigkeit, die im Buchfahrplan steht, wird es die Geschwindigkeit einem durch einen Befehl zum Beispiel mitgeteilt. Also Funk? Ja, über Funk sagt einem der Fahrdienstleiter, das sind meistens in Störungsfällen, wenn irgendein Streckengleis gesperrt ist und man alternativ das eigentlich nicht richtige Streckengleis befährt, fährt man zum Beispiel bei Anschlussstellen Weichen spitz, wie der Kollege sagte, und dann kriegt man halt vom Fahrdienstleiter einen Befehl, weil die Geschwindigkeit an sich nicht im Buchfahrplan und im Ebola drin steht, und kriegt diese dann mitgeteilt. Hat man da als Lokführer manchmal ein blödes Gefühl, wenn man ausnahmsweise mal auf dem Gegengleis fährt, wo sonst einem jeden Tag der Gegenzug entgegenkommt? Ich meine, klar, man glaubt, hofft, weiß, dass da nichts passiert, aber irgendwie, also ich kann mir das schon vorstellen, dass es dann auch manchmal ein komisches Gefühl ist. Also es ist schon ein komisches Gefühl, weil es ist aus der Reihe, ja, man fährt ja nicht jeden Tag das Gegengleis, und dann, wie gesagt, kriegt man das durch einen Befehl oder auch durch Signalstellung angezeigt, ob man das Gegengleis befährt oder nicht. Befehl ist also immer so, man kriegt über Funk einen Befehl übermittelt, den wir schriftlich festhalten, ja, wo dann alles drinsteht, wie schnell wir von wo nach wo fahren dürfen und vor allem von wo nach wo wir das Gegengleis befahren. Ja. Aber das ist dann immer so ein bisschen ein gemischtes Gefühl. Auch wenn wir an einem Signal vorbeifahren, dass der Fahrdienst aus irgendeinem Grund nicht auf Fahrt stellen kann, ja, dann kann er sogenanntes Ersatzsignalzeichen geben, das ZS1, heißt der Begriff von dem Signal. Das sind dann drei weiße Lichter, die in Form eines A aufleuchten. Ja? Und das kann der immer stellen, egal welche Störung er hat. Er kann immer dieses Ersatzsignal stellen, also auch wenn es ins Gegengleis dann geht. Und dann fahren wir dann, und dann ist es immer so ein bisschen ein gemischtes Gefühl. Kommt auch dann tatsächlich kein Zug entgegen, weil er kann das auch stellen, wenn ein Zug entgegenkommt. Und da passieren dann auch die Fehler. Das heißt, das overridet quasi tatsächlich all diese Sicherheitsmaßnahmen, von denen wir in der letzten Episode geredet haben, und verlässt sich wieder voll auf den Mensch, dass er halt da keinen Blödsinn macht. Kann man so sagen, ja. Also man kann jede Sicherheitseinrichtung, die wir haben, auch übergehen. Okay. Um diese Sicherheitseinrichtung zu übergehen, muss natürlich auch der Fahrdienstleiter gewisse Sachen abchecken, bevor er das stellt. Also er tut jetzt nicht aus Gutdünken, weil jetzt irgendwie, das geht jetzt nicht, das tun wir mal schnell. Also der muss dann auch gewisse Absprachen mit seinem Gegenüber in der anderen Betriebsstelle treffen, um überhaupt diese Stellung des Signals nehmen zu dürfen, weil das ist ja wirklich nur eine Ausnahmesituation. Also das muss man dann schon differenziert sehen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wenn irgendwas bei der Eisenbahn nicht funktioniert, wenn man ins Blaue sagt, na dann probieren wir halt mal was anderes, wird schon klappen. Also es müssen auch für ein Ersatzsignal gewisse Bedingungen erfüllt sein, um dieses zu stellen. Okay, ja. Und wird eben auch alles schriftlich festgehalten, sodass nachher auch klar ist, wer, warum, wann was gemacht hat. Ja. Man sagt auch immer, wenn Fehler oder wenn was passiert bei der Bahn, dann müssen immer mindestens zwei einen Fehler gemacht haben. Ja, ansonsten dürfte eigentlich nichts passieren. Das, was passiert, wissen wir. Leider ist es halt so. Gut, ich meine, das muss man ja auch der Fairness halber sagen, es gibt es ja überall. Ich meine, es passieren einfach Dinge. Und ich meine, wenn man im Nachhinein dann sagt, es ist passiert, weil fünf Leute einen Fehler gemacht haben, dann ist es eigentlich erstaunlich. Sondern das ist genau die Bestätigung dessen, dass es fünf Fehler braucht, damit was passiert. Und insofern ist das dann eigentlich auch nicht erstaunlich, dass dann was passiert. In den Medien manchmal irgendwie kommt das nicht so raus. Ja gut, das wird in den Medien natürlich nicht so ausgemalt und gezeigt oder gesagt, wie es zu dem Fehler kam. Ne? Klar. Vor allem, wenn dann was passiert ist, zum Schutz des Lokführers möchte man ja erst mal ein bisschen zurückhalten, weil Spekulationen gibt es ja so oder so gleich, ne? Aber man braucht dann schon hieb- und stichfeste Beweise. Ja. So, jetzt fahren wir hier gerade nach Stuttgart rein. Wir fahren nur noch 35, weil wir hier gerade alle 50 Meter über irgendeine Weiche drüber fahren. Kommt gerade ICE entgegen und wir fahren jetzt. Wissen wir schon, in welches Gleis wir fahren oder fahren wir einfach den Schienen nach? Wir fahren einfach den Schienen nach. Okay. Das heißt, der Kollege Zugführer hat gerade bei der Ansage gesagt, dass wir Gleis 13 reinkommen. Ob es denn wirklich so ist, ist immer noch letzte Entscheidung dem Fahrdienst sein Ding, weil man weiß ja nie, ist vielleicht noch ein verspäteter Zug drin oder nicht. Deswegen obliegt es die Ausstiegsseite-Ansagen ausschließlich dem Lokführer. Und der Lokführer in letzter Instanz sagt für den Reisenden die Ausstiegsseite an. Okay, wieder was gelernt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, wir sind jetzt in Stuttgart angekommen, sind da aus dem Steuerwagen rausgespurtet, ans andere Ende vom Zug gelaufen und jetzt da in die Lok eingestiegen. Der Stuttgarter Bahnhof, für die da nicht so im Bilde sind, ist ja ein Kopfbahnhof. Das heißt, der Zug dreht da um und früher hat man da bestimmt auch, als es noch keine Steuerwagen gab, dann Loks auf der anderen Seite angekuppelt. Das macht heute, glaube ich, niemand mehr. Nee, durch das, dass wir die Steuerwagen haben, wird bloß noch mit einer Lok fahren. Wobei mir persönlich lieber wäre auf jeder Seite eine Lok, weil die 146 ist absolut meine Lieblingslok. Warum? Ist halt modern und Leistung. Es macht halt riesig Spaß, das Ding zu fahren. Okay. Was hat die so um die 10.000 PS, kann man so ungefähr sagen? Ja, so 7.000 PS. Okay. Ich habe immer die Zahl 10.000 im Kopf von der 103. Ich habe früher mal so ein Lokquartett gehabt und da war das, glaube ich, der Trumpf, weil die war irgendwie die stärkste. Ja, ja, die 103 hat aber auch dann kurzfristig auch mal geschwind 14.000 PS auf die Schienen gebracht, ne? Aber wie gesagt, nur kurzfristig. Okay. Ja, ich denke, jetzt können wir vielleicht die Rückfahrt, die ja im Prinzip genauso abläuft wie die Hinfahrt, können wir die vielleicht ein bisschen dazu nutzen, uns nochmal ein bisschen über die Hebel- und Steuerelemente und Anzeigen in der Lok zu informieren. Vielleicht noch als Hinweis, wer da Bildmaterial möchte, ich habe jetzt hier keine Kamera dabei und wir sind ja auch hier ein reiner Audio-Podcast, aber bei YouTube gibt es ungefähr 5.000 Mitfahrten. Weiß nicht, wie offiziell die alle sind, aber jedenfalls gibt es da genügend Informationen und Bilder und Fotos und Videos von so einem Führerstand. Also ich denke, da kann sich das dann jeder auch angucken, den es interessiert. Die wichtigsten Elemente, die der Lokführer zum Führen der Lok hat, sind das heißt bestimmt nicht Gashebel, oder? Neue Fahr- und Bremshebel sagen wir dazu, ne? Unser Fahrhebel, ja. Hier haben wir auch einen mehr, beziehungsweise zwei mehr wie auf dem Steuerwagen. Wer bei YouTube mal reinschaut, für die Baureihe 146, ein Hebel ist der AFB-Hebel, also automatischer Fahr- und Bremshebel oder Bremsregler. Das ist vergleichbar wie ein Tempomat beim Auto. Ja, hier wird also die Geschwindigkeit voreingestellt und auf die Geschwindigkeit, die man dann eingestellt hat, beschleunigt der Zug und bremst auch selbstständig ab, also hält die Geschwindigkeit. Also man regelt quasi, oder regelt tut man gar nichts, man steuert nicht die Leistung, sondern die Zielgeschwindigkeit wird eingestellt und der Rest macht die Elektronik. Im AFB-Bereich, ja, so kann man das sagen, genau. Und wenn dann gebremst wird, dann wird elektrisch gebremst mit Rückgewinnung? Das ist jetzt bei den neuen, modernen Baureihe mit Drehstrommotoren, Fahrmotoren die Möglichkeit, ja, also beim Bremsen wird zurückgespeist. Also beim Bremsen erzeugen wir Energie, die wir dann über den Fahrdraht zurückspeisen. Leider immer weniger wie das, was wir selber verbrauchen. Das wäre interessant, das mal anders zu kriegen. Ja, genau. Ansonsten bremsen kann man entweder rein nur mit der E-Bremse. Da kann man dann die pneumatische Bremse, die indirekte Bremse ausgruppieren oder man bremst kombiniert, das heißt sowohl E- und pneumatisch, oder man bremst nur pneumatisch und tut die E-Bremse ausgruppieren. Also die Möglichkeiten haben wir hier. Und das macht man quasi alles auch, kann man alles einstellen von Hand, wie man das eben braucht. Aber üblicherweise, denke ich mal, versucht man möglichst viel elektrisch zu bremsen, oder? Ich meine, produziert Energie und nicht nur Wärme. Ja gut, man bremst also in der Regel kombiniert, also elektrisch und pneumatisch. Ja, wenn wir jetzt, wie wir vorher hier reingefahren sind, auf dem Kopfbahnhof in Stuttgart, werden wir die E-Bremse ausgruppieren. Da werden wir also nur pneumatisch bremsen aus Sicherheitsgründen. Warum? Weil die Gefahr besteht, dass die E-Bremse aus irgendeinem Defekt ganz kurz mal aussteigen kann. Ja? Und dann fährt man ungebremst Richtung Prellburg und das wollen wir natürlich nicht. Also die E-Bremse ist quasi zur Steuerung der Geschwindigkeit auf freier Strecke, und wenn es darum geht, wirklich anzuhalten, dann nehme ich die Pneumatik. Das ist richtig, ja. Also die Pneumatik funktioniert immer. Okay, ja. So, jetzt haben wir hier gerade das Signal bekommen, dass wir los dürfen, und das heißt, wir schieben jetzt quasi einfach den Fahrhebel nach vorne, irgendwas blinken. Jetzt, das ist die Türanzeige, oder? Ja, also da oben haben wir so gelbes blinkendes Signal, das so lange blinkt, solange die Türen geöffnet sind, und sobald die Türen geschlossen sind, ist das aus. Das haben wir also als auch Lokführer zu beobachten, und wenn das dann eben aus ist, dann dürfen wir auch losfahren. Ja, und jetzt haben wir eine Besonderheit hier, schade, dass man es eben nicht sieht, ne? Wir haben das Ersatzsignal bekommen. Wir dürfen also aus irgendwelchen Gründen, hat jetzt der Fahrdienstleiter das Signal nicht auf Fahrt stellen können, und er hat auch hier mit dem Lokführer gerade gefunkt, über Funk gesagt, dass er das Ersatzsignal kriegt. Und man sieht jetzt hier, ja, die drei weißen Lichter in Form eines A, ZS1. Und somit dürfen wir an diesem Ersatzsignal oder an diesem Signal vorbeifahren. Ja. Und hier ist die Besonderheit, das Signal ist ja eigentlich rot. Ja, und somit ist dieser 2000 Hertz Magnet am Signal scharf. Ja. Und hier gibt es jetzt in dem Zug, also in jedem Zug, nicht nur in dem hier, die sogenannte Befehlstaste. Ja, hier als Drucktaste ausgelegt. Bei anderen Zügen ist es ein Hebel, wo man umlegt. Ne, und mit dieser Befehlstaste, die müssen wir dann drücken. Und dann können wir an diesem halt zeigenden Signal vorbeifahren, ohne dass wir eine Zwangsbremsung kriegen. Also sprich, wir überbrücken hier diese Sicherheitseinrichtung für kurze Zeit. Okay. Und wir haben jetzt gerade beim Rausfahren, habe ich gesehen, der Fahrhebel so lang vorgeschoben, bis auf der digitalen Geschwindigkeitsanzeige dann so ein gelbes Dreieck bei 20 war. Und das heißt, der Zug beschleunigt auf 20 km/h und inzwischen noch 40 und fährt dann da eben selbstständig raus. Das ist richtig, ja. Also den Leistungshebel, den können wir dann nach vorne schieben, ja, je nachdem wie weit wird dann Leistung aufgeschalten, und der beschleunigt dann, wie gesagt, so weit, bis wir die 40 erreicht haben hier in dem Fall, ne, an der digitalen Anzeige. Und ja, der Kollege hat etwas früher den Fahrhebel wieder auf Null Leistung zurückgeführt, aufgrund dessen, weil es hier jetzt leicht bergab geht. Und das heißt, wir verbrauchen jetzt keine Energie. Wir sind natürlich auch bemüht, möglichst energiebewusst zu fahren, also da abzuschalten, wo der Zug von alleine Geschwindigkeit hält, sodass wir eben keinen Strom verbrauchen. Das heißt, der linke Hebel ist die Sollgeschwindigkeit, der rechte Hebel ist die Leistung oder Bremse? Das ist die Leistung, ja. Das heißt also, nochmal für mich, ich kann quasi den rechten Hebel, wenn ich den ganz nach vorne schiebe und dann den linken auf, sagen wir mal, 80 km/h, dann beschleunigt der Zug schneller auf die 80, als wenn ich den Hebel rechts nur auf die Mitte gestellt hätte. Das ist richtig, ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber ich könnte auch nur mit dem Leistungshebel fahren. Das können wir auch, ja. Dann schaltet man die AFB aus. Ja, da kommt dann, wenn man das machen würde, dreimal dieser Begriff über den Lautsprecher AFB, AFB, AFB. Ja, und dann können wir die AFB ausschalten und dann fahren wir rein, das, was wir eingeben. Okay, also quasi Gaspedal. AFB, AFB. Sehr schön. AFB. Jetzt ist es wieder an. AFB, AFB. Hat mir irgendjemand gestern erzählt, dass es hier sowohl männliche Stimmen gibt, die einem irgendwas erzählen, als auch weibliche Stimmen. Wir haben gemutmaßt und haben drüber philosophiert. Gibt's nicht mehr. Könnte man mal einstellen. Die 101, bei der kann man das, glaube ich, wählen. Aber an sich ist es immer vorprogrammiert. Wir haben so gemutmaßt, dass solange alles noch so im grünen Bereich ist, so jetzt etwas langsamer fahren, vielleicht eine weibliche Stimme, und dann, wenn so jetzt aber anhalten, dass dann irgendein bestimmender männlicher Ton auftaucht. Wenn wir jetzt hier gerade mal weiter gucken, auf der rechten Seite, also die beiden Hebel, über die wir gerade geredet haben, die sind quasi links vorm Lokführer. Die beiden Hebel rechts sind dann wahrscheinlich die Bremshebel, oder? Ja, da ist die beiden Hebel rechts, da ist der linke davon, Bremshebel für die pneumatische Bremse. Der rechte Hebel ist der für die E-Bremse. Ja. Und dann hat man nochmal einen kleineren Hebel dran, ja, den, die direkte Bremse, also die Lokbremse, die Zusatzbremse, wie man richtig sagt. Ja. Also mit dieser Zusatzbremse wird also nur die Bremse an der Lokomotive angelegt und nicht am ganzen Wagenpark. Wann würde man das machen? Das macht man zum Beispiel dann, wenn man angehalten hat am Bahnsteig, ja, um den Zug festzuhalten, dass er vom Wegrollen sichern, ganz einfach. Dazu nimmt man dann die Zusatzbremse. Oder wenn man mit der Lok ganz alleine fährt, dann bremst man auch mit der Zusatzbremse. Irgendjemand hat kürzlich im Zusammenhang mit Stuttgart 21 behauptet, dass Stuttgart 21, wenn der Bahnhof irgendwann mal fertig ist, der einzige Bahnhof in ganz Deutschland ist, bei dem der Zug auf einer abfallenden Strecke halten muss und dass das deshalb eine Unfallgefahr sei, weil der Lokführer nämlich... Bitte? Das ist ja totaler Blödsinn. Geislingen Steige West ist ja wohl mit Sicherheit auch ein abfallender Bahnhof oder Kuchen. Also es gibt so viele Bahnhöfe in Deutschland, die an Steigungen oder Gefälle sind. Das könnte man hier in Baden-Württemberg ins Endlose fortführen. Es ist ein Optimum, wenn ein Bahnhof in absoluter Ebene liegt. Das wird meistens in den Bahnhöfen versucht, in denen Züge beginnen oder enden. Weil wenn nämlich ein Bahnhof in der Ebene, also hundertprozentig null liegt, darf der Lokführer seine Bremsprobe alleine machen. Okay, aber weil die weitere Behauptung war ja dann von diesemjenigen, der mir das erzählt hat, dass das gefährlich sei, weil nämlich normalerweise Züge im Bahnhof nicht gebremst würden, die stehen ja von selber, weil es ist ja eine Ebene und es wäre eine Unfallgefahr, weil da müsste der Lokführer ja dann bremsen. Jeder Zug im Bahnhof, der Reisende ein- und aussteigt oder auch Güterzüge, jeder Zug, der irgendwo steht, muss grundsätzlich angebremst sein. Okay, also hatte ich auch genauso erwartet, aber schön, wenn es einem jemand bestätigt, der weiß, wovon er redet, im Gegensatz zu diesem anderen Mensch. Gucken wir gerade mal noch kurz auf die Anzeigen, die wir hier vor uns haben. So gut wie nichts mehr analog. Ich würde mal behaupten, rechts die beiden Rundinstrumente sind Bremsdrücke, oder? Das sind Bremsdrücke, ja. Da haben wir den Hauptbehälterluftdruck und den Hauptbehälterluftdruck, Hauptluftleitungsluftdruck, so ist es. Und die obere Anzeige ist für den Bremszylinderdruck. Und wir haben dann hier insgesamt vier größere Bildschirme, auf denen, so wie es aussieht, irgendwo unten drunter Windows läuft. Jedenfalls scheint es so. Fangen wir vielleicht mal links an. Was haben wir da? GSMR steht drin, ist Funkgerät, oder? Das hier ist also das Funkgerät an dem Fahrzeug, GSMR. Dann der Monitor nebendran, da kann der Lokführer verschiedene Displays abrufen. Jetzt hat er das Leistungsdisplay, das heißt, er sieht jetzt hier jeden einzelnen Fahrmotoren. In der Lok haben wir vier Fahrmotoren. Hier kann er jetzt jeden einzelnen sehen, mit wie viel Leistung die arbeiten. Ja. Dann der Monitor in der Mitte, eben genau vor dem Gesicht angebracht. Da kann man jetzt die Geschwindigkeit ablesen, wobei diese zwei Monitore untereinander tauschbar sind. Das kann er mal vielleicht kurz machen, zum Zeigen, wie das funktioniert. Einfach hier haben wir jetzt normale Anzeige, ja, und hier kann er jetzt umschalten, ja, kann den linken Bildschirm in die Mitte tun, den mittleren Bildschirm nach links, also je nachdem, wie er das am liebsten hat, ne. Also klassische Multifunktionsdisplays, die letztendlich die Systeme der Lok in verschiedenen Kombinationen zur Anzeige bringen. Richtig, ja. Da haben wir jetzt einmal die Geschwindigkeit. Ja, das waren wir gerade 137, 138. Es geht jetzt nach oben mit bis zu 150. Ja. Und die rechte digitale Anzeige, die zeigt also die Zugkraft jetzt pro Fahrmotor an. Ne, 10 Kilonewton. Da sieht man jetzt auch, wie die sich quasi selbstständig verändert, weil wir über den Tempomat quasi die Sollgeschwindigkeit eingestellt haben. Und jetzt ist wie beim Auto, wenn man einen Verbrauchsanzeiger hat, sieht man jetzt im Endeffekt, ist sozusagen die Zugkraft mehr oder weniger proportional zur Steigung des Geländes, ne? Ja. Nochmal? Die Verbrauchsanzeige ist ja genauso vorhanden. Ah, okay, ja, 165, 166 Kilowattstunden. Also man kann jetzt hier an der Verbrauchsanzeige auch erkennen, was wir bis jetzt verbraucht haben, seit wir in Stuttgart abgefahren sind. Das ist blau, in blauer Schrift, und die gelbe Schrift, das zeigt dann, was wir zurückgespeist haben. Ja, also eindeutig noch nicht so viel, aber wir haben auch noch nicht so gut wie nichts gebremst. Ja gut, jetzt sind wir am Fahren. Jedes Bremsen ist eigentlich... eigentlich Energie vernichtet. Wir wissen, dass wir ja Energie nicht vernichten, sondern umwandeln in eine andere Form. Ne? Aber Das wollen wir ja nicht, ne? Wenn wir im Rollen sind, dann guckt man natürlich, dass wir rollen, dass es immer noch weniger Energie verbraucht, wie das, was ich zurückspeise. Ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir immer schon gestellt habe. Wenn ich jetzt weiß, ich muss in, sagen wir mal, 5 Kilometer in Blochingen anhalten, dann habe ich natürlich durch die Vorgaben in der Ebola oder von der PZB oder sonst wo irgendwelche Geschwindigkeiten, die ich nicht überschreiten darf. Aber das sagt mir ja nicht unbedingt die ideale, ja, Bremskurve. Also das ist dann mehr oder weniger Gefühl, oder? Dass man da dann mit möglichst wenig Bremsen dann genau so anhält, dass die Leute genau da stehen, wo die Wagenstandsanzeige behaupten, dass der Zug dann anhält. Das ist also das Gefühl vom Lokführer. Das ist das, was er in der Streckenkenntnis eigentlich auch erwerben soll, ja? Dass er weiß, wo er abschalten kann, sodass eigentlich nur diese Masse, wo jetzt noch schiebt, bis zum Bahnhof eigentlich, ohne dass die Leistung aufschalten muss, reicht. Ja, man kann eigentlich sagen, mit dem Interregio Express kann man von Blochingen, wenn man einmal aufgeschaltet hat und einen gewissen Punkt erreicht hat, abschalten und kann sagen, von Esslingen-Zell bis nach Stuttgart braucht man nur noch rollen lassen. Da braucht man nur gezielt bremsen. Hier ist es jetzt eigentlich ähnlich. Ich habe jetzt, wo war das gewesen, auch in Esslingen-Zell, glaube ich, abgeschalten und lasse es jetzt bis Blochingen reinrollen und tue nur noch gezielt anbremsen. Möglichst viel dynamisch, also mit der E-Bremse und nur noch am Bahnsteig das restliche bisschen bis zum Stillstand mit der Luft. Man kann das auch auswerten, ja, was die Lok verbraucht hat. Also man kann nachverfolgen, wer wann den Zug gefahren hat, ja, und wie viel er dann verbraucht hat. Und wir kriegen dann auch, ja, unregelmäßig, ne, leider nicht regelmäßig, aber unregelmäßig ab und zu so einen Ausdruck, ja, von unserem Energiebeauftragten, wo dann genau drin steht, was wir verbraucht haben von bis. Ja. Und in der Regel kriegen es dann die ausgehändigt, wo man vielleicht noch ein bisschen was optimieren könnte. Ne? Wir sind bestimmt auch der Mitarbeiter des Monats, oder? Der dann am wenigsten Strom verbraucht hat pro gefahrenem Kilometer und so. Es gab auch Wettbewerbe mitunter mit Preisen. Also auch die Dienststellen, je nachdem wie viel gespart wurde, werden mit einem gewissen Etat bestückt und mit Geschenken, die dann an die besten Mitarbeiter verteilt werden. Ja, das soll so ein bisschen ein Anreiz sein, dass natürlich alles zu optimieren, also dass die Kollegen auch einen Anreiz spüren. Nur allerdings hat das Energiesparen an sich so und sowas mit einer vernünftigen Fahrweise zu tun, weil ein Lokführer wird nicht sinnlos aufschalten, wo es total fehlangebracht ist. Ich sag mal, ein guter Lokführer. Also für mich ist es total unsinnig, zum Beispiel jetzt auf dem Stück aufzuschalten, egal ob ich Verspätung habe oder nicht, weil ein gezieltes Bremsen tut viel weniger Verspätung erzeugen bzw. Verspätung abbauen als sinnloses an den Bahnhofsteig rangesteche und dann bremsen und dann verbremst man sich und dann rollt man wie ein Indianer an den Bahnsteig. Also ein guter Lokführer wird so immer bemüht sein, Energie zu sparen, allein durch seine Fahrweise. Ja, man kennt man ja aus dem Autoverkehr. Der Begriff heißt da ja vorausschauendes Fahren, ne? Den gibt es auch bei uns. Ja, Luft dazugenommen auf den letzten paar Metern. Okay, ja, wir sind gerade hier in Blochingen jetzt und haben wirklich auf. Also, wir waren schon am Beginn des Bahnsteigs, als die Luft dazu kam, ne? Da könnte ich vielleicht die Ausführung von dem Kollegen vorhin noch ergänzen, dass eben dieses Fahren mit der dynamischen Bremse natürlich den Witterungsverhältnissen entspricht, der Lokführer dann selber anpassen muss. Wenn ich schmierige Schienen habe, wird das natürlich mit dieser dynamischen Bremse, wo die ganze Kraft versucht, die Lok alleine auf den 4 Punkten rüberzubringen, funktioniert natürlich nicht. Da muss ich natürlich diese Bremspunkte auf den ganzen Zug und auf jeden Radsatz des Zuges verteilen. Da werde ich natürlich kombiniert bremsen. Jetzt verstehe ich es, klar. Das bremst natürlich nur die Lok. Das ist bei den ICE und Co. natürlich anders, ne? Weil die können natürlich bei allen Antreibenden, ich glaube alle, jeder zweite Wagen bei den Dreier ICEs mit Beschleunigung und mit Bremsen dann. Und fertig. Gut, das heißt, wir dürfen wieder. Türen blinken noch. Okay, der Vollgas. Dauert aber einen Moment, bis es dann losfährt, ja, ne? Also die wird jetzt nie wie jetzt Vollgas beim Auto, wenn man da Vollgas gibt, dann drehen natürlich die Räder durch. Aber hier ist natürlich die Software so konstruiert oder so programmiert, dass die Lok natürlich den Zug den Reisenden angenehm in Bewegung setzt. Wenn man die AFB natürlich rausnimmt, kann man das natürlich provozieren und könnte das auch so wie beim Auto machen. Dass dann die Reisenden quasi alle im letzten Wagen sitzen und wieder im nächsten Bahnhof für neue Reisenden vorne Platz ist. Das könnte man durchaus provozieren, ja. Okay. Dafür ist die Automatik natürlich nicht ausgelegt und alles, was manuell ist, ist natürlich immer in Verantwortung des Lokführers und der wird das natürlich nie tun. Das, Das, was du immer sagst hier mit Vollgas, nennt sich natürlich bei uns hier Zugkraft, ja. Ja, pro Fahrmotor, aber gleichzusetzen mit Vollgas beim Auto. Genau, ja. Dass das hier noch mehr kommt wie beim Auto. Also wenn man mal eine 146 Solo voll beschleunigt hat, das ist also schon begeisternd. Also, wenn man nicht aufpasst, ist man vom Stuhl Hunde. Ernsthaft. Gibt es da irgendwie Zahlen 0 auf 100? Nee, haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Im Bahnhof haben wir zwar mal ganz kurz mal aufgeschalten, dass man mal sieht, selber spürt, wie das Ding eigentlich loszieht. Im Bahnhof während der Rangierfahrt sind 100 natürlich absolut. Ja, klar. Fahre ich dann morgen auch keinen Zug mehr, wenn ich das mal mache, gell? Ja, aber ansonsten, wenn man das mal erlebt hat, dieses Gefühl, wie die Lok tatsächlich beschleunigt und wenn man dann weiß, wie die Kräfte hier übertragen werden, ja, dass ihr eigentlich einen der schlechtesten Reibwerte habt, die es gibt, ja, mit Stahl auf Stahl und dennoch so eine Beschleunigung hinkriegt, also das ist schon phänomenal. Was sind denn da noch diese Hebelchen da an der rechten Bordwand? Meine ich das nur zu wissen oder kann man da, während man noch auf der Seite rausguckt, den Zug so langsam losfahren lassen oder täuscht mich das? Ja, das nennt sich also Seitenfahrschalter. In der Seitenkonsole sind mehrere Knöpfe dran. Nennt sich, wie gesagt, Seitenfahrschalter. Also hier kann man während dem Rausgucken auch aufschalten. Ja. Macht jetzt auf der Seite, wo der Kollege sitzt, rechts weniger Sinn, weil da kann er auch seine Hand direkt an den Leistungshebel bewegen. Wenn man jetzt links wäre, dann könnte es eher Sinn machen. Also ich habe die Seitenfahrschalter bei der Lok noch nie benutzt. Okay, ja. Weil bevor man den Seitenfahrschalter nimmt, nutzt man so ein nützliches Hilfsmittel wie die AFB, gerade bei Fahrten aus dem Bahnhof. Solange man in den Bahnhof hineinfährt und von der PZB Beeinflussung kriegt, denkt man noch dran, kann seine Geschwindigkeit voreinstellen, kann diese bei der Abfahrt nutzen, stellt die Geschwindigkeit auf das Minimum, was möglich ist. Zum Beispiel wie beim Wechselblinken zweier Leuchtmelder ist halt die Höchstgeschwindigkeit 25, weil ansonsten der Zug reagiert. Dann stelle ich mir meine Geschwindigkeit auf 20 km/h ein, kann den Leistungsschalter nach vorn legen und kann gemütlich aus dem Fenster gucken, ohne dass ich Angst haben muss, dass mein Zug die Geschwindigkeit überschreitet. Was ich natürlich alles bei den anderen Fahrzeugen natürlich manuell überwachen muss, was dann durchaus auch mit der Zugabfertigung rausgucken, schauen, nicht, ob da noch ein Reisender aufspringt oder so, sehr anstrengend ist, weil man muss dann auch noch an diese 25 km/h denken. Und wenn dann noch der Druck einer Verspätung hinzukommt, kann es eben durchaus mal passieren, dass einen die Technik einholt. Aber ich kann dann, wenn ich quasi den Zug in Anführungszeichen selber losfahren lasse, während ich zum Fenster rausgucke, Bremse habe ich ja dann nicht in der Hand, also wörtlich gesehen, ich habe keinen Bremshebel in der Hand, oder? Nein, aber der Seitenfahrschalter, der funktioniert ja auch, also nicht nur beim Fahren, sondern mit denen kann ich nicht nur fahren, sondern auch bremsen. Okay. Also wenn ich da am Fenster stehe und eine Notsituation erkennen würde, kann ich mit dem jederzeit, also problemlos den Zug zum Stehen bringen. Okay, ja. Ist echt erstaunlich leise hier vorne, hätte ich nicht erwartet. Also da hört man eigentlich wirklich fast nichts von der Mechanik hinter uns. Wahrscheinlich halt deswegen, weil der Dieselmotor fällt, ne? Ja, klar, gut, aber ich meine, die Elektrik ist ja auch nicht völlig geräuschlos, wenn man neben dran steht, dieses Gehupe da immer. Aber das hört man nur beim Anfahren, glaube ich, ne? Wer die unterschiedlichen Baureihen elektrischer Triebfahrzeuge der Bahn kennt, da gibt es die Baureihe 143, die ist schon deutlich lauter im Führerraum. Da ist das lauteste in dieser Lok eigentlich der Luftpresser, was hinten drin arbeitet. Ja, und das ist halt so modern, das Fahrzeug. Ich sage, ich fahre es unheimlich gern, weil es leise ist. Ist ein angenehmes Geräusch. Stimmt, ja, es sind keine nervigen hohen Frequenzen oder so. Die Technik von der AFB greift ja quasi auf die eingegebenen Zuggrenzdaten, die man eingibt, um die PZB und die LZB zu speisen, greift die ja auf Zuglänge und Bremsvermögen des Zuges zurück. Demzufolge errechnet auch die AFB die Beschleunigungswerte für den Zug und die Bremswerte für den Zug, die der Zug braucht, um eine Geschwindigkeit zu erreichen, die ich natürlich am Hebel einstelle. Die wird natürlich nie mehr geben für den Zug, als für den Zug notwendig ist. Wenn natürlich ein Güterzug mit 1600 Tonnen hinten dran hängt, dann weiß die Lokomotive anhand dessen, dass ich 800 Meter Zuglänge und wenig Bremsprozente eingebe, weiß die Software natürlich, dass da hinten ein schwerer Zug dran hängt und wird mir wesentlich mehr Zugkraft geben, wie jetzt hier bei dem Interregio Express, wo 160 Meter habe und 200 Bremsprozente. Da weiß er, das ist ein kurzer, knackiger Zug, der wiegt nicht viel. Und es sitzen Reisende drin, da brauche ich hier keine 8 Tonnen Zugkraft aufzuschalten. Misst der das dann auch über Beschleunigungssensoren oder steuert der das nur? Also das wird von der Software vorgegeben. Natürlich sind Sensoren drin, die auch Rückmeldung geben. Und im Zusammenspiel, gerade bei Bergabfahrten in der Geislingen Steige, je moderner auch die Drehstromlokomotiven jetzt geworden sind, muss man sagen, die Baureihe 101 reagiert da noch nicht so feinfühlig. Die Baureihe 146, die wir jetzt haben, wenn man in der Steige runterfährt, also die ist so feinfühlig und die geht so feinfühlig mit der Energie, dem Gefälle hinterher, das geht nur mit Sensortechnik, das ist nicht vorprogrammiert. Okay, ja, das ist auch was mich immer fasziniert, wenn so ein Riesenzug, schwer wie Sau, wenn der dann im Bahnhof quasi nicht spürbar anfährt, da merkt man schon, dass die Kraft auch beherrscht wird von der entsprechenden Elektrik und Elektronik. Das ist irgendwie faszinierend, finde ich. Jetzt eben hat man es auch schön gesehen, dass die Fahrmotoren, wir sind jetzt auf dem Führerstand 2, soll heißen, der Fahrmotor 4 ist vorne. Wenn man jetzt elektrisch einbremst, man kann es jetzt auch sehen, wenn ich dann am Bahnsteig anhalte oder an den Bahnsteig ranfahre und mit der dynamischen Bremse wieder einbremse, dass die Zugkraft immer in Proportion steht zu dem Anfahr- bzw. Bremsverhalten. Soll heißen, wenn ich beim Auto beschleunige, geht die Vorderachse und die Motorhaube hoch und die Hinterräder drückt es runter. Okay, ja. Auch das tut die Lok drehgestellweise berücksichtigen. Soll heißen, sie wird immer die geführte Achse beim Bremsen, die wird ja gestaucht nach unten gehen, ja, immer vorrangig ansteuern wie die Achsen, die hinten sind. Okay. Mhm. Das Optimum aus dem Reibwert zwischen den Rädern hinzubekommen. Ja, ja. So, jetzt losfahren ohne AFB, ne? Geht natürlich logischerweise auch stufenweise. Also ja. Die wird nie zack wie ein Schalter ein, ja, aus. Also ja, man merkt aber schon, dass mehr kommt. Also vorhin die AFB ist so bei 4,5 Tonnen, sagen wir, weil Kilonewton sind ja gleichzeitig der Tonne gleichzusetzen. Ja. Und bei der manuellen Steuerung ist das halt dem Lokführer überlassen, was er entsprechend. Ja. Ja, so Göpping raus ist natürlich langweilig mit einer 90er Endgeschwindigkeit. Ja. Und diese AFB, gibt es die schon seit Urzeiten oder kam die erst in den moderneren E-Loks jetzt dazu? Also die erste AFB gab es auf der Baureihe 103, ist aber dann teilweise verboten worden, weil die Baureihe 103, die hat 30 Fahrstufen und kann diese 30 Fahrstufen nochmal unterteilen, soll heißen 60 Fahrstufen. Und man kann sich dann vorstellen, wenn man einen Halt erwarten bekommt und auch in einem Steigung- und Gefällestrecken, wie die Neubaustrecken ja gerne ausgelegt sind, ständig mit diesen 60 Fahrstufen hoch und runter orgelt, dass das dem Schaltwerk überhaupt nicht gefallen hat. Und die AFB hat dann eigentlich so richtig erst Fuß gefasst bei diesen ganzen elektronischen Fahrzeugen, die halt nicht mehr mit einem Schaltwerk funktionieren, sondern die Schaltung elektronisch durchführen. Also heißt konkret wahrscheinlich 101 oder 120er wahrscheinlich schon, oder? Ja, die 120 war dann die einzigste, die das nachher effektiv genutzt hat. Okay, mhm. Da vorne diese Geschwindigkeiten, die man da, oder diese blauen Zahlen, die man da sieht, B85, PZB, das sind genau die erlaubten Geschwindigkeiten der PZB, richtig? Also das ist jetzt eine Beeinflussung der PZB, das heißt, der Kollege ist gerade an einem LF-Signal vorbeigefahren, das eine Langsamfahrt mit 70 km pro Stunde angezeigt hat. Dass er das erkannt hat, muss er wieder dem Computer im Zug sagen, indem er hier die Wachsamkeitstaste drückt, ja. Und dann fängt hier der gelbe Leuchtmelder an zu leuchten. Die 85 blinkt. Und das sagt jetzt eigentlich nur das aus, dass er halt innerhalb von 23 Sekunden auf unter 85 Kilometer pro Stunde runterbremsen muss. Ansonsten übernimmt es wieder der Computer der Lokomotive. Aber also die Zahl ist quasi die Sollgeschwindigkeit oder die Maximalgeschwindigkeit, müsste man eigentlich sagen, diese 85. Für diese Beeinflussung. Ja, das hat jetzt nichts mit der gesamten Geschwindigkeit zu tun, weil jetzt leuchtet sie ja 85, die ist immer da. Ja. Das sagt jetzt nur aus, die 85, dass wenn ich eine Beeinflussung der PZB kriege, ja, dass ich dann von der Geschwindigkeit, also Beispiel, wir haben 140 drauf gehabt, ja, dann muss ich also von den 140 innerhalb von 23 Sekunden auf unter 85 runterbremsen. Ja, weil sonst kriege ich die Zwangsbremsung. Also das ist die Geschwindigkeit, die gelten wird, falls die PZB anschlägt. Ja, genau so ist es. Ne? Okay. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Zustände. Ja. Dann gibt es zum Beispiel, also gelb leuchtet und 85 blinkt. Ja. oder gelb leuchtet und wir haben Wechselblinken von 85 und 75 kHz Leuchtmelder. Ja, das heißt, dann darf ich nur 45 fahren. Also wir bleiben dann auch immer sicherheitshalber 5 km/h drunter, ne? Weil wir gehen nicht in die Grenze, weil manchmal ist es so knapp eingestellt, dass man auch bei, sage jetzt mal, bei 42 schon eine Zwangsbremsung kriegt. Deswegen gucken wir immer, dass wir da die 40 fahren, beziehungsweise in der Beeinflussung die 85, die 80 fahren. Ja. Und dann gibt es noch einen roten Leuchtmelder, der 500 Hertz Leuchtmelder. Ja, da muss ich dann innerhalb von einer bestimmten Zeit auf unter 65 runterbremsen. Ja, und wenn ich an dem 500 Hertz Magnet dann vorbeigefahren bin, also diese Beeinflussung kriegt, das sehe ich dann anhand von diesem roten Leuchtmelder, muss ich weiter runterbremsen, wieder auf unter 45, weil auch sonst würde ich hier wieder eine Zwangsbremsung kriegen. Also das ist diese Überwachung, diese Sicherheitsüberwachung, damit ja, die Gefahr so gering wie möglich gehalten wird, dass ich an einem haltzeigenden Signal oder in einem Profilbereich reinrutsche, ne, im weichen Bereich. Gibt es disziplinarisch Ärger, wenn die PZB anschlägt und der Zug zwangsbremst? Ja, also sagen wir mal so fürs Erste nicht. Also es ist jedem Lokführer passiert es, dass er mal entweder wachsam zu früh drückt, zu spät drückt. Ja. Zu früh kann passieren, ich drück's, ja, aber der Magnet hat sich noch nicht berührt. Also ich habe diese Beeinflussung dann noch nicht gekriegt. Ich habe es zwar quittiert, aber der Computer hat es noch nicht erkannt. Und wenn ich dann eben nicht da drauf gucke auf den Leuchtmelder, dass der gelbe angegangen ist, dann kommt auch die Zwangsbremsung. Oder ich quittiere es ganz einfach zu spät, dann gibt es auch eine Zwangsbremsung. Wenn das so einmal, zweimal im Monat vielleicht passiert, da wird noch niemand was sagen. Ne? Wenn das natürlich sehr häufig vorkommt, dann darf man schon antanzen, Rechenschaft ablegen, klar. Ja. Das heißt also, man kann davon ausgehen, wenn man so wie ich regelmäßig Bahn fährt, dass man das als Passagier schon mal erlebt hat, wenn ein Zug auf freier Strecke anhält, dass das möglicherweise eine Zwangsbremsung war. Ich frage das deshalb, weil ich noch nie im Zug so eine starke Bremsung erlebt habe, dass ich da irgendwie nach vorne gefallen bin. Also das ist keine oberkrasse Bremsung, sondern das ist immer noch sozusagen touristenverträglich. Ja, also so wie der Kollege es beim Beschleunigen gesagt hat, dass dann beim Beschleunigen alle hinten sind und beim Bremsen dann alle im ersten Wagen vorne drin sind, nee, das ist natürlich nicht. Die Bremskraft durch diesen geringen Reibwert, was wir auf den Schienen haben, wird natürlich immer so gehalten, dass wir nicht ins Gleiten kommen mit der Lok. Ja, deswegen wird man auch nie so eine Bremskraft zusammenkriegen wie beim Auto. Das wird man so nicht merken. Wenn man als Fahrgast mal mitbekommen möchte, dass der Lokführer jetzt doch geschlafen hat und eine Zwangsbremsung gekriegt hat, das merkt man dann auf freien Strecken und dann gibt es meistens diesen Halteruck, ja, weil wir können ja dann die Bremsung nicht aufheben, ne, also oder die Bremskraft nachlassen. So. Genau, das ist mir gerade auch aufgefallen. Beim Einfahren in den Bahnhof, kurz bevor der Zug angehalten oder durch die Bremsung zum Stehen gekommen wäre, hat er die Bremse wieder aufgemacht und hat ihn quasi von uns ausrollen lassen, oder? Ja, so dass wir eben fahrgastfreundlich halten, dass dieser Halteruck eben nicht entsteht. Und bei einer Zwangsbremsung haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Ja, das gibt einfach eine Zwangsbremsung mit dem vollen Bremszylinderdruck bis zum Stillstand, dann kommt der Halteruck. Ja. Und das ist eigentlich der Schlimmste an der Vollbremsung, der Halteruck. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie die Fahrzeuge an sich gebremst sind. Das heißt, wenn wir die Zwangsbremsung kriegen in dem Zug, das heißt, hier ist jeder Wagen hinten auch mit einer Magnetschienenbremse ausgestattet. Ja, die wird natürlich auch mit voller Kraft dann bei dieser Zwangsbremsung wirken. Der bremst dann dementsprechend schon. Wenn man dann eine Kaffeetasse auf dem Tisch stehen hat, die macht sich da so schon selbstständig. Okay, ja. So, wir sind jetzt hier gerade in der großen Kurve in Geislingen. Weiß ich nicht, ein paar hundert Meter vom Geislinger Bahnhof. Gerade mit 80 unterwegs und werden jetzt dann wahrscheinlich gleich in Geislingen halten und dann wieder die Steige hoch. Genau. Ja, wenn man da bei YouTube rumguckt, da gibt es dann Kommentare zu den Videos, wo drin steht, boah, hier hört man das Lokgeräusch, voll toll, müsst ihr unbedingt anhören. Also da sind schon so ein paar Fanatiker unterwegs. Ich hatte mal einen Lokführerkollegen, der konnte... Nö, oder? Ja. Ich hatte mal einen Lokführerkollegen in der Ausbildung, der ist auf S-Bahn geschult worden, der konnte perfekt den 420 nachmachen beim Anfahren. War faszinierend. Hast du die Augen zugemacht, hast du gedacht, sitzt in der S-Bahn. Da gibt es auch irgendwo, ich habe es kürzlich mal wieder gesucht, habe es nicht mehr gefunden, aber es gibt da ein Video, wo sie irgendwo bei Bombardier oder bei Siemens mit irgend so einer Lok alle meine Entchen spielen, indem sie halt den Drehzahlregler so manipuliert haben, dass das... Das, weil ich ein Fake war. Also das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, aber warum nicht? Ja, also okay, who knows, aber ja. War jedenfalls witzig. Nochmal zu den Ausführungen von den Kollegen. Hier bei der Lokomotive, dadurch, dass das ein Display ist und alles sehr flexibel angesteuert werden kann, werden uns nur die Leuchtmelder angezeigt, die wir jetzt eigentlich für unsere Zugfahrt brauchen und die nach unserer Zugkonfiguration eingestellt haben. Soll heißen, unser Zug hat relativ hohe Bremsprozente, fährt deswegen in der oberen Zugart. Man unterscheidet bei der PZB drei verschiedene Zugarten, die obere, die mittlere und die untere Zugart. Und die meisten Personenzüge fahren in der oberen Zugart und deswegen diese 85. Dann gibt es noch die Stufen zu 75 und zu 55, das wäre dann die mittlere und die untere Zugarten. Und das ist immer im Verhältnis auf die, auf das Bremsverhältnis von dem Zug ausgelegt. Und das stellt sich ja automatisch ein. Also bei jedem Dateneinsteller für die PZB gibt man seine Bremsprozente ein und die Software lässt einen dann quasi die entsprechende Zugart nach dem Fahren. Die Geschwindigkeit, also die 85, die da steht, ist halt die Geschwindigkeit, die man bei einer Beeinflussung als erstes haben muss. Und das ist halt in Abhängigkeit zu den Bremsverhältnissen von der Eisenbahn, die man gerade fährt. Ja, jetzt haben wir ja gerade so einen Fotograf, so einen Hobbyfotograf am Bahndamm gesehen. Wenn ich heute hier schon interviewt werde, möchte ich das mal vielleicht auch die Gelegenheit hier wahrnehmen, denen etwas zu sagen. Es gibt Kollegen, mich mit einbegriffen, wo leider schon Personen einen Unfall gehabt haben, Suizid. Und das sieht leider genauso aus, wie wenn ein Hobbyfotograf nebendran steht. Und wenn das einmal passiert ist, also mir persönlich geht es eben so, ich zucke da immer zusammen, weil ich im ersten Moment nicht weiß, was ist das für eine Person. Und vielleicht gibt es ja unter denen, die sich hier dieses Audio hier anhören, auch diese Fotografen, Hobbyfotografen dabei, wo gern Fotos schießen. Denen möchte ich eigentlich hier mit auf den Weg geben, wenn er am Bahndamm dran steht, dann zieht euch doch eine Warnweste an, weil eine Warnweste ist für uns Lokführer immer ein Zeichen, dass entweder der zur Bahn gehört, ja, oder eben nichts Schlimmes vorhat. Also dass der quasi weiß, was er tut. Ja, richtig, ne? Weil ab von einer gewissen Entfernung kann man ja nicht sehen, hat er jetzt ein Fotoapparat in der Hand oder macht er gerade das Kreuz und juckt noch vorher rein. Ne? Ja, klar. Gibt es oft, dass Leute am Bahngleis stehen und Loks fotografieren? Also am Wochenende und bei so Wetter wie heute, die Geislinger Steige, also es gibt Tage, also so 10-mal fotografiert zu werden, ist da also kein Problem. Man ist da schon sehr begehrt. Krass. Und die also Versuche von den Leuten, also die stehen auf Autos, die bringen ihre Leitern mit, ihre Trittleitern oder klettern die Masten hoch, wo man sie wirklich erst im letzten Moment erkennt. Und da hat der Kollege schon recht, man erschrickt sehr. Also es wäre wirklich, also die Leute, die das machen, erstens mal vielleicht nicht ganz so ein hohes Risiko eingehen, ein bisschen auf die eigene Sicherheit achten. Und wenn man sich da hinstellt, auch den Leuten, die im Bahnverkehr unterwegs sind, zeigen, also dass die fotografieren wollen und nicht irgendwas anderes vorhaben. Und eine Warnweste, ein Selbstmörder wird, denke ich, keine Warnweste anziehen. Wie unterscheidet sich denn Güterzugfahren von Personenzugfahren? Ich habe schon mal keine Fahrzeitverluste durch einsteigende Radfahrer, Schulklassen, die nur durch eine Tür streben. Und auch sonst werde ich bei Störungen eigentlich nicht angesprochen von den Schwellen oder Stückgut, den ich hinten drauf habe, wann es denn nun endlich weitergeht. Das ist so das Erste. Zweitens steht nicht so ein großer Fahrzeitdruck dahinter wie bei einem Personenverkehr, ob das jetzt Nahverkehr oder Fernverkehr ist. Logisch gibt es immer sehr eilige Frachten und weniger eilige Frachten, aber prinzipiell kann man sagen, dass im Güterverkehr das Fahren für den Lokführer rein vom Fahren angenehmer ist, also nicht so stressig, weil auch die Geschwindigkeit beim Nebel zum Beispiel, den Reisenden interessiert es nicht, ob Nebel oder Schnee hat, den interessiert es, ich fahre mit der Eisenbahn, ein sicheres Verkehrsmittel, ich möchte pünktlich ankommen, also muss man beim Nahverkehr oder beim Fernverkehr, im Personenverkehr grundsätzlich immer versuchen, auch bei schlechtem Wetter pünktlich zu sein, weil das ist ja der einzigste Grund, warum die Leute ja mit uns fahren, wenn schlechtes Wetter ist. Beim Güterverkehr kann ich natürlich sagen, gut, ich habe schlechte Sicht, ich habe vielleicht einen schweren Zug, der bremst vielleicht auch nicht so gut, ich fahre halt ein bisschen langsamer. Das wird mir natürlich beim Nahverkehr, logischerweise zählt da natürlich auch die Sicherheit. Wenn der Lokführer einschätzt, dass auch beim Personenverkehr die Sicherheit durch das Fahren gefährdet ist, dann wird er auch seine Geschwindigkeit absetzen. Aber beim Güterverkehr ist es natürlich einfacher zu sagen, ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer als beim Personenverkehr. In der Pflegerei gibt es bei den Frachtpflegern diesen Spruch, Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht. Das ist wohl wahr, ja. Und fährt man da dann tatsächlich so einen Güterzug von Hamburg nach Passau oder wird da auch unterwegs dann gewechselt, wie man das vielleicht bei Fernzügen hat? Das ist wie bei Fernzügen oder auch wie bei uns im Nahverkehr genau dasselbe. Der Lokführer muss auf den Strecken, die er fährt, Streckenkenntnis haben. Das schränkt natürlich immer das Gebiet ein und hat genau diese Schichtsymmetrie wie jeder andere Lokführer auch. Soll heißen, er muss zum Dienstende wieder da sein, wo er angefangen hat. Es sei denn, man hat natürlich auch wieder diese Übernachtung, wo man auswärtig übernachtet. Die Möglichkeit besteht natürlich immer, die Schichten so zu bauen. Aber prinzipiell hat man logischerweise immer durch diese Schichtsymmetrie und durch die zeitliche Begrenzung von maximal 12 Stunden einen gewissen Radius, den man fahren kann. Bei einem Güterzug, der langsam fährt, ist der Radius natürlich kleiner wie bei einem Fernverkehrszug, der schneller fährt. Klar. Es gibt natürlich Privateisenbahnen, die meinetwegen auch mit 2 Leuten fahren und sich dann also abwechseln beim Fahren, die dann auch von Hamburg bis nach München durchfahren. Also ich speziell kenne keinen Fall. Also bei der Bahn ist es eigentlich auch so, als ich bei Cargo gearbeitet habe, dass die Schichtsymmetrie galt und wir ein gewisses Einzugsgebiet gehabt haben und da unterwegs waren. Also das waren auch keine immensen Strecken. Aber es wird mehr nachts gefahren, denke ich mal, weil einfach nachts wenig Personenzüge unterwegs sind. Richtig, nachts ist natürlich wesentlich besser, die langsamen Güterzüge durchzudrücken, als wenn ständig irgendwelche Nahverkehrszüge oder Fernverkehrszüge mit hohen Geschwindigkeiten ums Eck geschossen kommen. Es wird aber auch tagsüber Güterzüge geben, die eilig sind und die teilweise auch schnell fahren. Wo wir jetzt einmal das Gespräch wegen Cargo oder Güterverkehr und Personenverkehr haben, da kann man sich jetzt trefflich streiten, welche Arbeitszeiten die besseren sind. Oder dass es da Cargo-Lokführer oder der Güterverkehr-Lokführer schwieriger hat wegen seinen Nachtschichten. Also jedes Betriebsfeld, ob Fernverkehr, Nahverkehr oder Güterverkehr, hat seine Schwierigkeiten. Und ich muss sagen, dass ich mit diesen mitten in der Nacht aufstehen als Person schlechter zurechtkomme, wie in der Nacht zu fahren und dann ins Bett gehen, um mich auszuschlafen. Aber beim Nahverkehr, also beim Personennahverkehr, ist es halt so, dass man teilweise wirklich in der Tiefschlafphase grundsätzlich aufstehen muss und das mehrfach in der Woche. Und das ist belastender, wie 3 Nachtschichten zu fahren, wo man sich danach ausschlafen kann. Okay, ja, macht Sinn, ja. Wenn wir jetzt in Ulm sind, dann muss ja wieder eine Lok gewechselt werden. Das heißt, die hier muss möglichst schnell weg, weil wir jetzt ja quasi die Lok vorne dran haben und dann eine Diesellok wieder rankommt. Ja, also der Kollege, wo jetzt selber fährt, wird auch die E-Lok wegstellen. Das funktioniert relativ schnell. Und die Diesellok steht in Ulm am Bahnhof schon bereit und wartet, bis sie dann wieder auf den Zug drauffahren kann. Und dann geht es wieder mit Dieseltrieb Richtung Lindau. Das heißt, da übernimmt dann auch wieder ein anderer Lokführer, richtig? Das ist richtig. Und Sie fahren dann wieder am Feierabend, oder? Ich mache dann ein bisschen Arbeitsschutzpause und fahre dann nochmal nach Stuttgart. Und wenn ich dann in Stuttgart war, fahre ich dann nochmal nach Donauwörth und habe dann heute Abend um 22:45 Feierabend. Wenn alles planmäßig läuft, habe ich dann in Ulm wieder Feierabend. Okay, also von Donauwörth dann wieder zurück nach Ulm. Richtig. Kommt es eigentlich auch vor, dass ihr dann als Passagiere mit Zügen wieder irgendwohin zurückfahrt, weil es irgendwie eine Asymmetrie gibt und ihr halt jetzt nicht mehr Lokführer seid an der Stelle? Ja, das nennt sich dann Gastfahrt für uns. Ja, also Gastfahrt entweder zum Dienst. Wir haben also Schichten drin, wo wir von Ulm Gastfahrt bis nach Friedrichshafen fahren, um dort unsere erste Zugleistung zu übernehmen. Ja, oder wir fahren Gastfahrt nach Stuttgart. Das gibt's auch. Wir haben eine Frühschicht, da fahre ich Gastfahrt von Ulm nach Geislingen, übernehme in Geislingen ein LZ, also einen Leerzug, fahre mit dem Leerzug nach Süßen und in Süßen beginnt dann meine erste richtige Zugfahrt nach Plochingen, dann zurück nach Ulm. Ja, also sowas kommt schon vor. Da sitzt ihr dann aber nicht hinten drin, sondern vorne beim Lokführer. Ja, in der Regel, also ich setze mich in der Regel hinten rein, vor allem wenn es eine Frühschicht ist, weil da kann ich nur ein bisschen Augenpflege machen. Ja. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welcher Kollege vorne fährt. Ja. Mit dem anderen kann man ganz gut, mit dem anderen eben nicht so gut. Wir kommen alle gut miteinander aus. Ja, aber man hat auch Lokführerkollegen, mit denen ist man sehr eng befreundet, kommt auch privat zusammen. Und wenn natürlich der fährt, dann bin ich natürlich beim Lokführer vorne, klar. Ja, klar. Mit dem Zugführer, das ist eine andere Clique, oder? Also, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so eine Community? Sind das so mehrere Communities? Oder wie? Das ist genau wie der Kollege sagte, mit den einen kann man besser, mit dem anderen schlechter. Da gibt es auch welche, weiß ich, die mit Lokführern enger befreundet sind. Es gibt ja auch Beziehungen in der Eisenbahn. Also soll heißen, die Frau ist Kien und der Mann ist Lokführer. Also da haben wir mehrere bei uns. Und dann wachsen natürlich diese Arbeitsfelder auch zusammen und man verbringt auch seine Freizeit miteinander. Aber prinzipiell ist es ja vom Arbeitgeber gewünscht, dass und so der Lokführer grundsätzlich immer alleine auf seinem Führerstand sitzt. Deswegen ist auf Arbeit eigentlich nur in den Pausen oder auf Aufenthalten möglich, mit den Kollegen zu sprechen oder zu kontaktieren. Weil der Arbeitgeber immer dafür ist, dass der Lokführer alleine auf seinem Führerstand ist und dass der Kundenbetreuer im Nahverkehr natürlich auch der Kundenbetreuer im Nahverkehr sein soll. Ja, klar. Jetzt waren wir hier gerade Amstetten, oder? Jetzt sind wir schon durch. Das hier ist jetzt ach nee, Beimerstetten, ja, okay. Der letzte Bahnhof vor Ulm. Ja? Selbst mitgebrachte Leiter zum Fotografieren, wie ich gesagt habe. Also sieht man schon schöne Sachen. Ja. Ja, so habe ich mir das da noch gar nicht Gedanken drüber gemacht, dass die nicht unterscheidbar sind von Leuten, die ja, gut, dummes Vorhaben. Na, leider fällt es auf, aber wenn man jetzt mittlerweile mal schaut, also mit den 10 Leuten, ich glaube, meine 10 Leute habe ich heute schon fast voll. Ja, ja. Krass. Gut, ich darf mich ja nicht beklagen. Ich meine, ich bin hier ja auch als Zuschauer. Also insofern bin ich ja quasi genauso, nur halt anders. Aber das ist schon wieder... Ja, das ist scheiße, klar. Ja. Also das war jetzt deutlich hier. Der wartet mit dem Fahrrad, bis der Zug vorbei ist. Und dann geht er mit dem Fahrrad über den ganzen Gleisbereich drüber, ne, um auf die andere Seite zu kommen. Gut, ich meine, es gibt Lebensmüde und es gibt Dumme. Und der gehört zu beide. Ich meine, über ein Straßenbahngleis bin ich auch schon drüber gekupft, aber hier haben wir ja mehr oder weniger ein Schnellbahngleis und auch noch 3 oder 4 waren das ja da gerade, kurz vor diesem komischen neuen Containerbahnhof. Das ist schon krass. Ja. Also, wenn man einen Gleisbereich überquert, ja, wie gesagt, man muss schon ausgesprochen dumm sein, um das zu tun. Vor allem, wenn man dann schlechte Sichtverhältnisse hat. Also nicht nur wir haben schlechte Sichtverhältnisse in der Lok. Also derjenige, wo er Gleis überschreiten möchte, der hat genau das gleiche Sichtfeld oder das gleiche Sichtverhältnisse wie wir. Wenn es neblig ist, sieht er das auch nicht. Ne? Und im Schnee oder wenn es dann auch noch im Winter Schnee liegt, ja, wird das ganze Geräusche gedämmt durch den Schnee. Ja. Da hört man unter Umständen einen Zug sehr spät ankommen und das kann dann schon zu spät sein. Ja? Und die Leute sollen einfach mal in die Situation von einem Lokführer setzen, der hier eine Lokomotive fährt. Ja, und dann geht vor ihm einer übers Gleis, schafft es vielleicht nicht. Ja, wir können nur bremsen. Ja, aber das ist ja sinnlos. Also ich meine, ihr kommt ja nie im Leben zum Stehen. Das ist es ja. Wenn man sowas erkennt, ist es ja schon zu spät. Ja. Wir haben je nach Geschwindigkeiten, je nach Zug, nach Bremskraft bei Zügen, sage ich jetzt einmal, ja, zwischen 5 und 600 Meter Bremsweg. Also die Züge, wie wir fahren, ne? Ein ICE mit voller Geschwindigkeit, ja. da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Der sieht nicht einmal das, was er überfährt vorher. Ja? Ja, klar. Aber wenn wir das sehen, wir können nichts mehr machen. Wir können nicht ausweichen. Wir haben kein Lenkrad, wo wir rumreißen können, ja? oder noch mehr bremsen. Wir können einfach einen Bremshebel nach hinten ziehen und abwarten. Ja, naja, klar, das ist scheiße. Ja. Warum fährt er eigentlich eine Diesellok bis Stuttgart? Ich meine, dieses Lokwechseln ist doch irgendwie nervig und Aufwand, oder? Also es gibt's. Also wir haben zweimal am Tag direkt also von der RAB zwei Sandwich-Garnituren, also wo vorne und hinten eine Diesellok fährt, die man auf Gründen dessen, um den ja, Lokwechsel auszulassen oder vielleicht auch, weil keine E-Lok da ist, mit Diesellok fährt. Aber prinzipiell ist es einfach wirtschaftlich, auf einer E-Lok-Strecke auch mit einer E-Lok zu fahren. Also die braucht alles in allem, naja gut, okay, zumindest mal umweltfreundlichere Energie. Aber die braucht wahrscheinlich auch, naja, weniger braucht sie nicht, sind die gleichen PS und Kilowatts, die da durchgehen. Im Prinzip sind das die gleichen PS und Kilowatts und die Zeit, die man für den Lokwechsel braucht, also das ist nicht mehr so wahnsinnig viel, das ist rechtfertigt, einfach mit einer Diesellok dann weiterzufahren. Und es ist auch für die Diesellokomotive eine Belastung und die schafft auch gar nicht die Geschwindigkeiten, die wir fahren. Ja, es hat auch, wenn ich es richtig weiß, kann sein, dass ich mich täusche, aber Diesel-Loks gibt es seit der 218er keine neuen, oder? Also Triebwagen, klar, aber Loks glaube ich nicht. Bei der DB nicht. So meinte ich es. Also ich weiß, dass es die Trucks hier auch mit Diesel gibt, aber bei der DB gibt es nichts, ne? Also soweit mir bekannt ist, nicht. Wir halten an altbewährtem fest, muss man fast sagen. Aber es gibt bei den Privatbaden andere Diesel-Loks, klar. Was aber mit Sicherheit in den nächsten Jahren, also mittelfristig, kommen wird, sind neue Diesel-Loks. Vor allem dann, wenn man neue Ausschreibungen hat. Das Land sagt halt ganz einfach, als Beispiel, wir wollen euch die Strecke geben, aber nicht mehr mit dieser Lok. Das heißt, wir sind dann irgendwo gezwungen, Neuanschaffungen zu machen. Und da wird's, sagt das Land als... Das Land ist der Besteller von einem Zug, ja, das wissen viele. Das Land bezahlt den Zug. Im Nahverkehr? Im Nahverkehr. Interessant. Also normalerweise in einer marktwirtschaftlichen Situation sollte man sagen, Hauptsache die Leute werden transportiert. Es ist scheißegal, was da von der Lok vorne dran hängt, aber naja, gut. Wenn die Züge dann aber ständig ausfallen und verspätet sind, bringt das ja auch nicht wahnsinnig viele Punkte. Gut, klar, stimmt. Ja. Zugbeeinflussung. Ja gut, wir sind jetzt wieder kurz vor Ulm und damit am Ende unserer Mitfahrt. Wir sehen uns ja gleich noch, wir dann eher nicht mehr. Insofern möchte ich mich auf jeden Fall mal ganz furchtbar herzlich bedanken fürs Mitnehmen und für die Erklärungen. Keine Ursache, bitteschön. Jetzt hier gerade den Hauptschalter ausgemacht, weil die Lok jetzt abgekurbelt wird, oder? Ja, also man macht dann den Hauptschalter raus, den Bügel, den Strombügel senkt man ab, sodass also derjenige, wo jetzt zwischen reingeht zum Kuppeln, hundertprozentig sicher ist, dass die Zugheizung aus ist, dass nichts mehr unter Strom steht, weil mein 15.000 Volt hält keiner aus. Klar, wird's kurz warm. Ja. Wo fahren wir die Lok jetzt dann hin? Oder er? Also der Kollege wird jetzt die Lok wahrscheinlich wir sagen Stumpen dazu, 4B reinfahren. Von hier werde ich ins BW fahren. Ins E-Lok-BW und dort eben abstellen, bis sie dann wieder gebraucht wird. Okay. Und das ist hier ums Eck, oder? Das ist alles hier ums Eck im Bahnhof, ja. Fahren wir da jetzt noch mit oder gehen wir raus vorher? Wir können eigentlich, wenn du jetzt ins E-Lok fährst... Okay, also fahren wir da von uns mit. Ja. Fahren wir da mit. Gut. So, die Lok hat jetzt abgekuppelt und jetzt machen wir dann den Hauptschalter wieder an, denke ich mal. Bügel wieder hoch und fahren jetzt vollends aufs Abstellgleis sozusagen. Noch ist das Signal rot. Ah ja, genau, das ist jetzt die Bremse, die nur die Lok betrifft, ne? Genau. Mhm. Grüß dich, von 8, die Lok ins Haus. Jo. So, jetzt machen wir also eine Rangierfahrt. Mhm. Das heißt, das Sperrsignal hier hat jetzt zwei weiße Lichter, diagonal angeordnet von links unten nach rechts oben. Das heißt, da dürfen wir jetzt dran vorbeifahren. An dem Hauptsignal hat man das gleiche Signalbild. Nur an dem Hauptsignal gibt es jetzt wieder eins, da ist wieder dieser 2000 Hertz Magnet unten drunter scharf. Ja, also weil es rot ist und das weiß heißt quasi, weil es eine Rangierfahrt ist, gilt es nicht und wir dürfen trotzdem. Wir dürfen dann trotzdem dran vorbeifahren, genau. Ne? Und jetzt muss er wieder die Befehlstaste drücken. Zugbeeinflussung. Da gibt es dann auch diesen Ton Zugbeeinflussung. Ja. Und dann kann man ohne Zwangsbremsung an einem haltzeigenden Signal dran vorbeifahren. Okay, ja. Ja, und in der Regel fahren wir jetzt so weit, bis wieder ein rotes Signal kommt, an dem wir dann anhalten und dann macht man einen Fahrtrichtungswechsel, geht mal auf einen anderen Führerstand und fährt in die andere Richtung. Ist halt beim Zugfahren oder bei der Lokfahren nicht so wie beim Auto, dass man einfach einen Bogen fährt und dann zurück. Da muss man dann auswechseln. Ja? Man fährt also so weit, bis man über den Weichenbereich drüber ist, der wo so eingestellt werden kann, dass man eben an das Ziel hinkommt, wo man eigentlich möchte. Ne? Ja, ich sehe jetzt da vorne schon eine Weiche, die uns, wenn wir andersrum drüber fahren würden, in die andere Richtung aufs andere Gleis bringen würde. Jetzt haben wir ein rotes Signal. Weichen werden nicht so überfahren wie bei der Modelleisenbahn, dass sie so schnappen. Das macht man nicht, oder? Im Rangierbetrieb gibt es solche Rückfallweichen. Die sind dann aber besonders gekennzeichnet. Prinzipiell dürfen im Eisenbahnbetrieb keine Weichen aufgefahren werden. So, jetzt laufen wir hier gerade durch die Lok auf den anderen Führerstand. So, das Signal, wo haben wir denn eins? Ganz da vorne? Das da vorne, ja. Ah ja. Ah, die kleinen da auf der Seite gelten auch. Ja, das sind also niedrige Sperrsignale und dann gibt es hohe Sperrsignale. Ja. Das niedrige ist also unmittelbar über den Boden angebracht, aber gleiche Bedeutung, gleiche Gültigkeit wie jedes andere. Und das Signal hier steht jetzt links von uns. Das hat nichts zu sagen, oder? Dass Signale immer rechts von der Schiene sein müssen oder so. Doch, das hat schon was zu sagen. Also für uns gelten die Signale, die rechts neben dem Gleis sind. Oder okay. Über dem Gleis. Rechts neben oder über dem Gleis. Okay, das heißt mit anderen Worten, ja, deshalb sind wir auch an den Roten gerade vorbeigefahren, ohne dass es da ein Weißes gab, das uns gesagt hat, Rot gilt nicht. Richtig, das Rote stand ja links. Ne? Die Ausnahme ist halt wieder, wenn man Gleiswechselbetrieb fährt, also das Gegengleis befährt, da stehen dann in der Regel die Signale links vom Gleis, die für uns gültig sind. Okay, ja. Und jetzt fahren wir hier über Gleis, was ist das hier? 4? 3, okay. Ah ja, wieder ein rotes mit weiß-weiß. Ja gut, ich denke, dann sind wir jetzt quasi da. Alexander, ich bedanke mich bei dir auch ganz herzlich fürs Mitmachen und dafür, dass ihr dir den Tag heute sozusagen im Urlaub Zeit genommen hast und die Modellfliegerei verschoben hast. Ja, also gut, das hat mir heute schon Spaß gemacht, klar. Das Wetter spricht für sich. Klar hat man andere Möglichkeiten gehabt, seine Freizeit zu gestalten, aber es war für mich mit Sicherheit heute auch eine Abwechslung. Es hat mich auch gefreut, ja, und auch Spaß gemacht heute. Und ich hoffe, dass ich was rübergebracht habe, verständlich für jeden. Und wenn auch nicht jeder Fachbegriff vielleicht so korrekt war oder ich dann ausgelassen habe, vielleicht auch absichtlich, dass man es einfach auch den Laien etwas verständlicher rüberbringen konnte. Denke ich schon. Und die Hörer, die äußern sich dann da auch meistens irgendwie, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Und die lasse ich sich dann auf jeden Fall wissen. Dankeschön. Bitteschön. Gern geschehen. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich echt so ein Traum, den ich schon lange mal hatte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Holger Becken und insbesondere natürlich bei Alexander Kreineder. Der hat das Ganze auch eingefädelt. Ich weiß nicht so genau, wer da sonst noch bei der Deutschen Bahn beteiligt war, aber falls es einer von denen hört, vielen Dank für die Genehmigung. Und ich habe zum Abschluss auch noch eine passende Musik gefunden. Es gibt von Marillion ein Lied, das heißt This Train Is My Life, und das passt ja ganz gut zu der Aussage von vorhin, wo es darum ging, dass Lokführer auch nachts noch Zug fahren. Alles klar, das war's, bis zum nächsten Mal, ciao. This train is my life. Speed it through the night. We have been to these places for barely a moment. What do